So, fangen wir mal an. Vorbereitet ist eigentlich alles und ich hoffe, dass dann heute bei dieser letzten Sprechstunde auch alles funktionieren wird. Da weiß man ja vorher bei Live nie. Und bei Live mit Skype, wie wir in den letzten Malen gesehen haben, ja, ist so eine Sache. Lief nicht immer bestens. Heute hoffe ich mal, dass das funktionieren wird. Oh mein Gott, wir haben schon wieder 6 Gäste, das ist ja nett. Damit wir diese letzte aller Sprechstunden dann auch ordentlich zum Laufen bekommen. Im Chat sind auch schon ein paar Leutchen. Und wie viel das werde heute werden, keine Ahnung. Ich hoffe, ich halte die Zeit über gut durch. Ich habe so ein bisschen Magen-Darm-Probleme. Super, ist genau der richtige Zeitpunkt wieder. Ja, und ja, jetzt müsste ich eigentlich was von Wehmut vermutlich erzählen oder ähnlichem. Ist aber ehrlich gesagt gar nicht so. Ich finde, wir haben das jetzt 1,5 Jahre ganz nett hingekriegt und die Leute waren ja offensichtlich sehr zufrieden. Und jetzt ist halt einfach mal an der Zeit zu sagen, ja, war gut, aber es fängt an sich zu wiederholen. Zeitmäßig, ja, Zeit ist gar nicht so das Problem. Mich nervt tatsächlich diese ganzen Community und was da so vor sich geht. Wie gesagt, dieses Rumgefake in irgendwelchen Matrixen und dann irgendwelche Events mit absurden TD-Wertungen. Jetzt werden ja schon Events zu Megas, die gar keine sind und das bei Ownern, die früher selbst gegen jede Ungerechtigkeit waren. Ja, weiß ich nicht, finde ich alles komisch. Mach alles in Ordnung sein, das will ich gar nicht anders sagen. Ist nur einfach nicht mein. Und genau aus dem Grunde sag ich mir, ist es vielleicht der richtige Zeitpunkt, um zuzumachen. Wir nennen es ja erstmal Test, haben wir ja gesagt. Aber realistisch gesehen, ja. Nee, werden wir mal sehen. Aber lange Rede, kurz gesinnt, ne? Kurzer Sinn. Wir haben jetzt noch eine Sprechstunde und 3 Folgen und die möchten wir natürlich auch mit dem gleichen Spaß, wie wir ihn vorher hatten, zu Ende bringen. Ohne jedes Wenn und Aber. Und genau damit fangen wir jetzt gleich mal an. Nochmal einen Schluck nehmen. So, 20 Uhr. Dann wollen wir mal alle Verbindungen herstellen. So. Willkommen bei 1000 Mics. Willkommen bei 1000 Mics. Bitte drück die Sterntaste, um die Übertragung zu starten. Du bist live on air. So, bei 1000 Mics sind wir live on air. Dann wollen wir mal MixLR dazu werfen. Und dann mal mit. Grüße ich mal alle zur letzten Sprechstunde, in der Hoffnung, dass wir heute guten Ton haben auf allen Kanälen. Bis jetzt bin ja nur ich zu hören, von daher gibt es da eh keine Probleme. Die Probleme kommen erst, wenn Skype wieder dazu kommt. Oder wir hoffen natürlich heute mal, dass es keine Probleme gibt. Soll es ja auch mal geben. Ja, habe ich noch was vorweg zu erzählen? Eigentlich nicht. Wie gesagt, wenn der Ton heute mal nicht klappen sollte, dann einfach mal zu 1000 Mics wechseln. Die mixen das auf Mono runter. Und da könnte es dann sein, dass der Ton auf jeden Fall mehr auf einer Höhe ist als bei MixLR. Aber kann ich auch nicht sagen. Also mit Skype ist es immer wieder ein Erlebnis. Ja, lange Rede, kurz gesinnt. Gehen wir mal einfach, würde ich sagen, und Achso, ja, für die, die jetzt nochmal irgendwie, da kamen ja ganz viele liebe, nette Mails und so zu dem Thema aufhören oder nicht aufhören oder Pause machen oder was auch immer. Da werde ich nächstes Mal mit Marco drauf eingehen, in der normalen Gästefolge, denn da gehört Marco zu und der hat da bestimmt auch was zu sagen, deswegen lasse ich das heute mal raus. Und wir versuchen jetzt einfach mal Eastpack anzurufen. Oh, bisschen laut, glaube ich. Mal gucken. Hallo. Hi, kannst du mich jetzt gut hören? Ja. Das heißt, bei mir kommt MixLR nur auf einem Kanal. Ja, Müsfi, das ist klar, weil aber jetzt müsste der andere auf den zweiten Kanal kommen. Hoffe ich jedenfalls. Ich hoffe, wir sind jetzt beide gut zu hören. Das, ja, so, der Chat, ja, Chat meldet. Ausprobieren einfach. Ja, der Chat meldet auch schon zurück, dass das so ganz gut aussieht. Von daher. Endlich, wie lange haben wir gewartet? Ein Monat, zwei, drei? Ja, na gut, Ding will Weile. Es gab wohl auch wieder ein Update, denn heute habe ich kein Knistern mehr auf dem Aufnahmegerät. Das heißt, ich habe die Hoffnung, dass wir auch die Konserve auf einer richtig guten Qualität hinkriegen. Okay. Ja, eben gerade als ich Skype nochmal das letzte Mal gestartet habe, sagte er gleich, Moment, da gibt es ein Update und warte mal kurz. Ja, genau, das muss aber immerhin verursacht haben, dass es nicht mehr so knistert bei mir. Von daher alles gut. Ich habe es auch nicht abgebrochen, damit wir wenigstens irgendwie auf dem gleichen Stand sind, habe ich gehofft. Und na gut. Genau, ich regle dich noch so ein bisschen nach, deswegen bin ich hier so ein bisschen ruhig. Klar. Okay, wir sollten so auf einer Höhe sein, den Rest kann ich später dann auch finden. So, was machen wir? Hast du ein Thema mitgebracht? Sollen wir was fragen? Was wollen wir machen? Und kein großes Thema mitgebracht. Wo waren wir letztes Mal stehen geblieben? Nee, gut, ein Thema bietet sich ja heute eigentlich ein kleines Thema wenigstens an, also für mich ein kleines. Ich weiß nicht, wie wichtig dir diese Sache ist mit den 2 Millionen. ja, hab ich nur kurz was zu geschrieben. Geht. Also ich verstehe es nicht. Da, ich sag mal so, Amerika befiehlt, dass alle sich zu freuen haben und freuen sich alle. Das geht echt an mir vorbei. Also der arme Owner, ne? Also ich weiß nicht, ob du. Wir haben ja jetzt Cash veröffentlicht, der es angeblich ist. Und welcher ist es denn? Hast du da eine Zielnummer? Ja, habe ich. Einen Moment, ich schätze, da ist der Chat sogar schneller. Overwatch Nummer 1 oder so nennt er sich in Australien. Ah, hier habe ich GC46 Nordpol 4 Emil. Australien? Warte mal, ich muss mal eben hingucken. Hat jetzt 500 Notes mit Wünschen aller Welt. Sag nochmal, GC was? GC46 Nordpol 4 Emil. Okay. Ist schon im Chat schon drin. Ah ja, jetzt sehe ich es auch, genau. Oh, 3,5, 3,5. Was ein Zufall, gleich ein anspruchsvoller. Ja, 670 Wünsche mittlerweile aus Finnland, Spanien, UK. Ja, das geht völlig an mir. Also, der arme Owner. Also ich weiß, ja, stimmt. Er kriegt jetzt erstmal Post, ne? Und du weißt gar nicht, wo ihm. Also was ihm Wunder hat er wohl. Was ich mich frage, ist auch was daran. Ja. Warum hat man das bei 1,5 Millionen nicht gemacht? Ach stimmt, 7 Pfunde, das ist ja auch noch. Und dann Newby, der hat bestimmt gleich wieder vor Schreck aufgehört, schätze ich mal. Könnte ich gut verstehen, jedenfalls. Also ehrlich, das ist irgendwie. Mit 7 Pfunden hat er schon den ersten gelegt. Naja. Ja, da hast du ja Platz. Also. Ja, stimmt, Australien, das schreibt auch gerade einer im Chat, aber noch kein FTF. Ja, Australien kann natürlich sein. Ja. Also immerhin hören wir uns gut an, sehe ich. Ich achte da gerade heute mal nebenbei natürlich drauf. Ja, das Notebook, das Notebook sage ich schon, das Headset kam heute frisch aus der Reparatur. Ich habe dir vorhin noch ein Foto geschickt. Ja, habe ich gesehen. Ich war vorhin jetzt noch am Basteln vor 2 Stunden und das ist nochmal gleich sauber gemacht. Also der Hall ist, der kommt irgendwie, das kriege ich auch nicht raus. Der kommt weder von mir ist es dir mir ist noch, akzeptabel. Ja, der kommt auch nicht von dir oder mir. Der entsteht also tatsächlich auf dem Weg vom Computer raus, wenn es live geht. Das haben nur die Live-Hörer. Auf der Konserve ist das nicht. Das habe ich auch nie komplett durchschaut. Alle raus Konserve hören. Konserve sind auch noch die meisten immer. Also das passt schon. Ja, man muss es mal so ein bisschen angesprochen haben, aber so ein bisschen, ich weiß nicht, es garantiert ja auch nichts bei dem Cash jetzt irgendwie, dass er der 2-Millionste ist und bleibt. Ich meine, das pendelt hoch und runter jeden Tag. Die Schwelle wird jetzt ein paar Mal überschritten, weil jetzt ein paar wieder archiviert. Also, ja, aber meinst du, runter geht's ja eigentlich eher nicht, ne? Ja, in den letzten Tagen gab es viele, ich habe es ein bisschen im Forum verfolgt, in der grünen Hölle bin ich ein bisschen aktiv und da ging es dann, ich will auf keinen Fall, dass die 2 Millionen überschritten werden, ich archiviere jetzt alles, was ich habe. Oh, Kann man halt machen, aber halt nur bis zu einem begrenzten Punkt. Wenn du 10 draußen hast, kannst du höchstens auch 10 archivieren. Habe ich auch gar nicht mitgekriegt. Also was ist denn das schon wieder für ein hohler Ansatz? Ja. Ich meine, damit, wenn du die Entwicklung nicht willst, dann mach als erstes und zieh dich aus dem Hobby raus, so ein bisschen. Aber ich meine, das geht nun mal aufwärts, also. Ja, ich habe gerade gelesen, irgendwo schrieb einer, der hat in seiner Schule in der 11. Klasse ein P-Seminar, was immer das ist, Geocaching. Ja, also weiß ich, kann ich nicht mehr folgen, was das. Also ich, ja, es ist kein Geheimhobby mehr, das ist mir auch klar, aber muss man es jetzt schon in der Schule lernen? Also ich finde, da hackt es jetzt langsam. Irgendwie, naja, gut, kann man auch nicht mehr stoppen. Nee, aber. Wird sich zeigen. Was lese ich schon? Ein paar Tagen ist da erstmal Ruhe, dann gibt es nochmal wahrscheinlich einen kleinen Aufschrei, wer da den FDF holt und dann ist das Ding auch wieder vom Tisch. Also. Ja, dann gibt es ja, also es gibt ja schon mindestens einmal die Woche ist ja das Geocachen dem Untergang geweiht, sei es über irgendwelche, was hieltst du denn von der Powertrail-Runde in Ratzetown Reloaded? Grob mitgekriegt, also die erste habe ich schon gekonnt ignoriert, also Powertrails sind absolut nicht mein Ding. Ich habe mich mal an einem probiert, um mitzureden, sage ich mal, ob mir das gefällt oder nicht. Da habe ich 40 Stück gemacht mit dem Rad, dann haben wir abgebrochen, war halt eine schöne Radtour am Kanal. Ja. Und seitdem poppen die Dinger auf und verschwinden genauso wieder. Also ich habe jetzt, das war jetzt irgendwie die Story, dass der war irgendwie im Archiv, tauchte jetzt wieder auf und ging sofort wieder rein irgendwie, ne? Aber Nee. Der war nicht im Archiv, also der war schon, okay. Also der alte war praktisch dicht gemacht, der hatte 130 Dosen, glaube ich, oder ich, keine Ahnung wie viel, aber es jedenfalls hatte der so und so viel Dosen und war damit irgendwie, was ist mal ganz wichtig, da stand nämlich im Listing gleich als erstes drin, das ist der größte zusammenhängende Powertrail Norddeutschlands. Und diesmal haben sie wohl ganz intelligent 300 und ein paar Dosen gelegt. Dann haben sich natürlich alle aufgeregt, also die Hälfte hat sich aufgeregt, alle, die in der Nähe wohnen, haben sich nicht ganz so aufgeregt. Da waren dann auch welche bei, die gerne mal so in Pullovern rumlaufen, Powertrails, nein, danke. Und dann plötzlich aber seidenweich wurden und davon redeten, dass sie, Also, schlecht, solange sie weit weg sind. Genau, solange sie weit weg sind, ist ganz muss ja, genau. Muss sie ja machen. Und und dann haben sich wohl welche tatsächlich an die Gemeinde oder wen auch immer da gewendet und haben denen das mal gesteckt, was ja auch schon wieder ein eigenwilliger Vorgang ist. Und die Gemeinde hat dann sich einen Account zugelegt und hat klar gelockt als Not, dass sie das nicht wollen. Also sie gar nichts gegen Geocachen hätten, aber nicht so. Mhm. Und jetzt ist alles weg. Oh, schade. Welcher Reviewer? Oder oh, weiß ich gar nicht. Stimmt, eine gute Frage. Weiß ich gar nicht, wer das alles archiviert. Also, echt absurd das gerade. Also überleg mal, 300 Dosen zu legen, was das für eine Arbeit ist, die Listings einzustellen, auch wenn das Copy-Paste ist, aber naja. Ne, besonders kurz rauskommen und dann wieder ab ins Archiv, das ist dann wirklich so, ja, wirkt ein bisschen wie... Ja, ein Tag hat es sich gehalten. Oh, nee. Naja. Die wie FDFs gesagt, nicht sind so gemacht worden, aber naja. Ja klar, früher kann man es ja nicht archivieren, kurz danach darf man. Nee, ja, also ich habe ja in deinem Account natürlich vorher auch mal geguckt, hatte ich schon gesehen, dass da keine Powertails drin sind. Ich habe, glaube ich, 2 gemacht oder so. Also ich probiert habe ich es mal. Mich stört schon das Loggen und nach der 20. Dose wird es auch irgendwie, ja. Wie warst du da unterwegs, wenn man rückwirkend fragen darf? Auto, zu Fuß? Fahrrad? Nee, Auto finde ich abartig. Also wenn ich jetzt normal losfahre eine Runde, so eine kleine Runde mache, eine normale in Anführungszeichen, dann finde ich immer so, wenn ich das vierte Mal aus dem Auto ein- und ausgestiegen bin, habe ich echt keinen Bock mehr. Das macht es mir so unbequem und ungemütlich und immer ins Warme, ins Kalte. So. Also Auto geht für mich gar nicht. Fahrrad finde ich ganz okay. Ist bei Powertrails aber auch schon schwierig, weil da kriegst du echt Blasen am Hintern, wenn du jetzt so ein 300-Ding da machen willst. Ich habe mal 60er gemacht, das fand ich schon schlimm. Und zu Fuß finde ich es immer noch am angenehmsten. Also wenn der gut gelegt ist, ich persönlich würde die auch gar nicht so weit wegschieben. Wenn der gut gelegt ist, tolle Gegend und man geht die und hat halt keinen Bock zu suchen, sondern einfach immer einen Cache aufzuheben. Ja, wer da Bock hat, finde ich gar nicht so schlimm. Ja, stimmt schon. Ja, Naturverträglichkeit ist ja da. Die Dinger sind ja selten versteckt. Die stehen einfach irgendwo hinterm Baum. Ja, hier war das halt schön am Kanal und da ist ja so eine kleine Leitplanke so als Absperrung da drumherum und dann war es eigentlich eindeutig immer. Ja, okay. Ranfahren, 0 Meter, mal links hinter die Leitplanke greifen und dann hast du so eine Magnetdose da. klar, wer da Bock drauf hat, also ich, wie gesagt, verurteilen würde ich es gar nicht mal so. Und ich finde auch nicht, dass es jetzt das Hobby umbringt. Das Hobby, wenn das Hobby einer umbringt, dann die suchen und nicht die, die das dafür stecken. Also, schwieriges Thema. Bei uns war es ganz lustig, wir hatten es halt zu viert, nee, zu fünft, gut, die Kleine war noch mit fünf, waren wir, mit Rädern gemacht, dann wieder zurück und im Nachhinein hat, glaube ich, niemand von uns das nochmal irgendwie probiert. Also, ja, es war eine Radtour, aber da hätte man sich auch eine schöne Gegend aussuchen können. Ja. Und das hätte uns dann mehr gebracht, wenn da irgendwie ein toller Multi irgendwie in einer tollen Gegend drin gewesen wäre, hätten wir mehr von gehabt. Also wir sind alle nicht von abhängig geworden. Ja, sehe ich auch so. Das wird dann irgendwann langweilig. Also ich finde auch, es wird dann einfach langweilig, weil du ja genau weißt schon, wie die nächste Dose im Prinzip ist. Die siehst du ja tatsächlich 160 Meter vorher dann. Aber wie gesagt, ob man da jetzt immer drauf, was ich immer nicht mag, ist, ich finde es okay, dass man darüber diskutiert im grünen Forum. Aber dass jetzt immer Bezeichnungen wie Idioten, Penner, Arschlöcher benutzt werden, nee, sorry, verstehe ich nicht. Also, wenn einer gerne Power casht, dann ist er doch deswegen kein Idiot. Also, ja, er macht das Hobby anders als ich, aber muss man dann immer ausfallend werden? Ja, wo ist der NDR-Buzzer? Ja, wie hat er, genau, er hat immer den Spruch gebracht, jeder wie er will. Ja, wenn er sich mal immer selbst dran halten würde. Kann mich jetzt sinnen. Ich hab die MP3 auch noch irgendwo hier liegen. Wir haben diesen Buzzer mal gebastelt und dann da hochgeschickt. Ja. Naja, er hat den Spruch ja auch gebracht, aber ich kann mich jetzt sinnen, er hat sich auch ganz schön aufgeregt, dass mal Klettercaches vor seiner Haustür in größeren Mengen gelegt wurden. Also der Spruch ist schneller gebracht, als dass man ihn dann auch selbst lebt. Ja. Ja, wo waren wir denn letztes Mal unterbrochen, da ging es irgendwie los, wie lange ich dabei war. Genau, 2006 hattest du das gesehen, hast du angefangen? Jein. Jein, ist ein bisschen, muss man ein bisschen ausholen. Mhm. 2006 habe ich mich registriert, da habe ich irgendwo mal im Netz von gehört, habe gedacht, oh, tolle Sache, will ich auch. So. Ja. Erstmal registriert, gesehen, dass man da ohne teure Hardware relativ wenig anstellen kann. Ja, da habe ich den Account erstmal liegen lassen. So. Ja, stimmt, 2006 kostete das noch. War damals noch in der Ausbildung und da war das ein bisschen eklig halt mit der Finanzierung. Ja, klar. Und gute 3 Jahre später, irgendwann April 2009 war das, fragt mich ein Kollege, pass mal auf, ich mache hier irgendwie meinen Schiffer oder so, also irgendeine Lizenz oder irgendeinen Schein für die Seefahrt. Da fehlen mir noch ein paar Meilen, wir mussten irgendeine Tour abbrechen. Hast du Bock, jetzt am Wochenende, was war das, Bremerhaven oder sowas, ich sage jetzt einfach mal Bremerhaven, Helgoland und zurück. Ja. Ja, und ich hab noch ein paar Urlaubstage, super, hab mir das so ein bisschen vorgestellt, wie ein bisschen wie Becks-Werbung, ne, Bier trinken, an Deck liegen, in der Sonne. Klar. Das war dann April, weiß nicht, wer Seefahrer von uns ist, der wird jetzt schon aufgelacht haben, habe ich halt festgestellt, dass ich alles andere als seefest bin. Also ich lag die ganze Zeit nur unter oder oben irgendwie mit 2 Gurten festgeknotet irgendwie an Deck, dass ich da schön über Bord mich erleichtern konnte. auf der Insel habe ich dann wirklich überlegt, nee, scheißegal, was dieser Hubschrauber kostet, bringt ihn mir, ich will nach Hause. Gut, die haben mir dann einfach irgendwas verpasst, dass ich pennen konnte und nächsten Morgen, als ich aufgewacht hat, lagen wir wieder zu Hause. Und das hat mich dann so geprägt, dass ich gesagt habe, scheiß auf die See, ich habe keinen Bock mehr. Also das war so eine Enttäuschung für mich von diesem tollen Bild, was ich vorher hatte. Und dann habe ich gesagt, ich gehe jetzt wandern, ich gehe in die Berge, da bewegt sich nichts, da ist alles statisch, super. Da kaufe ich mir jetzt auch so ein tolles Outdoor-Navi-Gedöns. Ne, also da bin ich dann so ein bisschen impulsiv und dann muss das auch gleich. Ne? Ja, ja, klar. Ab in den Laden, ja, Kartenmaterial, alles. Damals ein Oregon 300, her damit. Ach, das mit dem mieses Display, das Gabi die hat. Ja, genau. Und dann ging es halt eher so, was soll es dann können, als es so ein bisschen im Beratungsgespräch war. Ja, okay, das und dies und Geocaching auch. Und dann habe ich mich so grob daran erinnert, doch, da war mir was. Ja, ja, muss es haben können. Ja, unbedingt, her damit. Und dann zu Hause ein bisschen mit rumgespielt. Dann irgendwie über diese, Garmin hat ja irgendwie, ich weiß nicht, machen sie glaube ich jetzt noch, dass du irgendwie eine Premium-Mitgliedschaft für einen Monat oder so bekommst bei der Registrierung vom Gerät. Ja, gab's zumindest mal, ja. Und da kam ich wieder auf diese Webseite, habe ich dann gedacht, Moment, ja, registrierst du dich mal, Merp, Nickname schon weg, kann gar nicht sein. Mal gucken, mein Standard-Kennwort rein und Hossa, da war wirklich noch mein alter Account hinter, den hatte ich komplett vergessen zu der Zeitpunkt. Und zu dem Zeitpunkt, jetzt habe ich halt dadurch einen 2006er Account, obwohl ich meinen ersten Cache dann erst am 1.5.09 gefunden habe. Also 3 Jahre erstmal nur als Muggel durch die Gegend gelaufen, weil ich eigentlich mit Account trotzdem nicht wusste, was da los ist. Und da ging es dann erstmal los eigentlich. So ab 1.9. Das ja gut, 2009 war dann ja auch schon so, 2008, 2009 war also die erste große Welle sozusagen, ne? Als das erste Mal, glaube ich, auch durch die Medien so richtig geprügelt wurde. Ich weiß nicht mehr, wie ich halt dadurch früher darauf aufmerksam geworden bin, habe ich leider keine Ahnung mehr. Ich weiß nicht, ob man das irgendwo damals angeben konnte bei Groundspeak, dass ich das gerne nochmal einsehen würde. Ich will einfach wissen, wieso bin ich da drauf gekommen. Also ich, Fernsehen war es nicht, irgendwo im Netz, aber gut, wenn man so ein bisschen technikaffin ist und irgendwo von mitkriegt, ah geil. Ja, wollte ich gerade sagen, 2006 gingen so die ersten rum. Also ich habe ja auch 2004 angefangen und 2006 war schon so ein bisschen, da wurde die Dichte langsam etwas höher, aber wirklich in sehr kleinem Umfang. Aber trotzdem hast du ja mit 1275 ist ja immer noch sehr überschaubar dann die Fundzahlen. Ja, wobei ich's gut, bei dir heißt es dann Genusskescher, bei mir ist es nicht, heißt es nicht so. Es ist, ich mache auch Dosen, sag ich mal, die mir, wenn ich dir direkt davor stehe oder direkt vorbeikomme und die Beschreibung sagt jetzt nichts Dolles aus, nehme ich sie trotzdem mit. Die Sache ist halt nur, dass die Gelegenheiten runtergehen. Und wenn ich nicht viele Gelegenheiten habe, dann mache ich nicht viele Dosen. Ja, also, letzter Winter zum Beispiel war ziemlich mau. Da ist es halt nicht nur, also Genuss würde ich wirklich sagen, dass man sich gezielt was rauspickt. Und das mache ich halt nicht. Also ich nehme eigentlich alles mit, wo ich Gelegenheit habe. Und nur die Gelegenheiten sind weniger geworden im Laufe der Zeit. Aber stört mich nicht. Ja, das mit den Gelegenheiten ist mir ja nur durchaus ein Begriff. Also vor der Tür liegt jetzt nicht mehr so sehr viel. Ja, das ist das Schöne, wenn die Gelegenheiten bei mir so abgesagt sind. Ich habe jetzt, wenn ich von heute auf morgen jetzt Lust kriege, auch komm, ein paar Tradis. Also ich habe hier im Umkreis von 1 Kilometer noch ein paar Tradis liegen, ein paar Multis. Es ist noch alles da. Es ist kein Aufwand. Ne? Also ich muss mich jetzt nicht ins Auto setzen und in Harz fahren oder an die Küste, weil da was liegt. Sondern wenn ich jetzt Bock habe, gehe ich jetzt raus und mach. Und das ist so ein Luxus. Weil, weiß nicht, wenn da welche mit 5.000, 6.000 Pfund hier in der Umgebung stürzen zum nächsten FTS, zum nächsten FTF, weil sie halt seit Tagen nichts mehr gemacht haben. Wird schwierig. Muss ich nicht. Also ist noch alles da. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ja, es gibt, ich muss immer schon ein gutes Stück fahren, Morgen geht's auch wieder erstmal ein Stück weiter weg. Ja, das heißt, wenn sich mein Magen beruhigt, irgendwie habe ich mir wohl auch ein bisschen Grippe oder was eingefangen. Aber wir müssen schon immer, ein gutes Stück fahren. Und wenn es ja noch was Vernünftiges sein soll, dann ist das meistens noch ein Stück weiter zu fahren, Ja, ist manchmal ein bisschen schwierig. Ja, wir sind gerade dabei, so ein bisschen ganz grob so die Urlaubsplanung zu machen. Und, wo geht's hin? Keine Ahnung. Ach so. Wir hatten letztes Jahr eine schöne Norwegen-Schweden-Tour gemacht. Und das Ganze mit einer Art Campermobil. Und das hat so einen Spaß gemacht, diese Freiheit, dass man einfach irgendwo hält, wo es schön ist. Ja, und wenn es nicht schön ist, fährst du weiter. Und das engt jetzt so ein bisschen ein. Ich habe gesagt, gut, Süden würde mich interessieren. Also, was heißt Süden? Also von unserem Standpunkt hier, Braunschweig, aus Richtung Süden. Vielleicht so einmal um Bodensee rum, quasi so Alpen antitschen. Vielleicht mal also Österreich, Schweiz, Norditalien, auch eine kleine Runde irgendwie drehen. Ja. Das Blöde ist, dass wir das diesen Camper nicht wiederbekommen haben. Und ich habe irgendwie Angst, jetzt irgendwie so fest ein Haus oder eine Wohnung oder so zu buchen und dann ist man so abhängig vom Standort. Ja, also stimmt. Die Freiheit, die ist dann weg. Ja, ist klar. Kann ich gut nachvollziehen. Haben wir dieses Jahr auch. Wir haben ja auch ein Wohnmobil gemietet dieses Jahr, um auch mal unabhängig davon loszukönnen, Geht's auch nach Norden wieder, oder? Nee, wir wollen ja jetzt auf die JRs Seilbahn. Ach so, stimmt, das geht dieses Jahr los. Fuggen oder. Also es ist geplant, mal sehen. Wir müssen jetzt erstmal sehen, alles zusammenzukriegen. Wir waren heute schon bei Karstadt, da gab es noch nicht mal die richtigen Bergschuhe und die rieten uns jetzt davon ab, irgendwelche Steigeisen für unsere normalen Trekkingstiefel zu kaufen. Macht man sich wohl die Sohlen mit kaputt. Und gut, müssen wir nochmal zu Globetrotter fahren, mal sehen, was der Spaß wieder kostet. Aber das Wohnmobil ist auf jeden Fall schon mal gemietet und darunter fahren wir auf jeden Fall, ob die Seilbahn dabei ist, mit 90%iger Wahrscheinlichkeit ja. Ob wir wirklich hochkommen, da gehe ich eher von 10%iger Wahrscheinlichkeit aus. Ja, das hast du mir gesagt, dass irgendwie, wenn erste Anzeichen auf, nee, schaffen wir nicht stehen, dann. Ja, nee, wir sind jetzt beide um die 50. Wir wollen den 20. Hochzeitstag da feiern und den möchte ich nicht irgendwo im Krankenhaus feiern. Also, nee, wir gucken uns das an und wenn die letzten 200 Meter halt vereist sind und nicht gehen, dann gucken wir von da aus den Berg runter. Ist bestimmt auch schön. Von daher nicht so tragisch. Aber probieren wollen wir ihn mal. Also ich finde es super spannend. Die Bilder dazu sind schon ziemlich beeindruckend. Ja, ne, ich habe so ein bisschen mal durchgeguckt, das ist schon, weiß ich, ist mir zu hoch. So alles mit platt laufe ich noch ganz gern, aber dann noch mit großen Höhen. Ja. Weiß nicht, wir laufen jetzt mit von meiner Freundin da die Familie einmal im Jahr den Brocken hoch im Winter zwischen Weihnachten und Neujahr. Ach cool. Das ist dann schon das höchste der Gefühle. Also viel mehr brauche ich nicht, aber gut, die Erfahrungen sind auch ein bisschen eklig. Also vorletztes Jahr mit Norovirus hochgekämpft. Oh. Ja gut, erst unterwegs festgestellt, dann kannst du halt aussuchen, ja, klar. Zurück und dann frierend im Auto sitzen auf der Hälfte der Strecke oder mit hochkämpfen und also nee, aber dieses Jahr war das. Wie ist das im Winter? Also wir sind einmal, bin ich mit Heike den Brocken da hoch und ich finde das den hässlichsten Berg Deutschlands, ich muss es gestehen. Also zumindest im Sommer, weil der einfach, das ist ja kein Berg, sondern man läuft so elendig lange, so eine leichte Steigung hoch und irgendwann ist man dann auf so einem Berg, den man so gar nicht als Berg erkennt, finde ich, wenn man oben ist. Ja gut, da habe ich wenig Referenzen oder so, die Alpen oder so, habe ich relativ wenig Erfahrung. Also ich auch nicht, aber jetzt gerade ich kenne jetzt so Harz, ne? Wir hatten in der Nähe von Goslar mal eine Ferienwohnung früher und das ist ja doch schon so ein bisschen bergig, aber der Brocken wirkt ja irgendwie, der wirkt ja wie ein Hügel, weil er eben so langsam hochgeht, fand ich. Also, aber im Winter da hoch stelle ich mir das schon spannend vor, wenn Schnee liegt. Ja, diesmal hatten wir halt relativ viel Schnee. Also meine Freundin sagt, schüttelt gerade so halbwegs mit dem Kopf. Also sie sagt irgendwie, da gab es schon Jahre mit komplett ohne Schnee und manchmal aber auch richtig eklig und jetzt. Gab wohl komplett gemixt letztes Jahr. War halt so mittel und von daher fand ich es sehr fair. Also man hatte wirklich ein bisschen was, dass man gefroren hat, dass man ein bisschen kämpfen musste, aber es war eigentlich dann auch nicht anstrengend oder so. Es hat Spaß gemacht. Wie lange machst du das schon da hoch? Das ist jetzt das zweite Jahr erst mit. Aber also, wie lange bist du jetzt? 8 Jahren ist jetzt jedes Mal dabei. Und wie gesagt, das ist jetzt mit der Beziehung erst. Die machen das halt jedes Jahr, egal welches Wetter ist, wird da hochgelaufen. Ja klar, wenn das so ein Kult ist, warum nicht? Also ja, das macht halt Spaß in einer größeren Gruppe und dann, nur Männer und meine Frau läuft dann halt auch mit. Das ist so, scheiß drauf. Ja, macht auch in der Gruppe wirklich mehr Spaß darauf, finde ich, weil sonst passt das nicht. Also alleine wäre es mir, glaube ich, zu langweilig. Also früher, als wir da hoch sind, das war praktisch das Jahr, bevor der, wie heißt denn das da oben, der Brockenschutz, da gibt es ja so eine Schutztruppe da oben, so eine Naturschutztruppe da, bevor die gemerkt haben, dass da Caches liegen. Und da gab es noch drei Caches, wie ich jetzt im Nachhinein wusste, also wir wussten es vorher nicht, ne? Wir wollten da unseren Tausendsten machen damals und da gab es noch drei Caches oben am Brocken und die, genau, Ranger heißen sie, sagt der Chat gerade und das war richtig geil. Also das eine ist, da ist mitten oben auf dem Brocken, so in dem Wald drinne, ein altes Denkmal von abgestürzten Fliegern aus dem Zweiten Weltkrieg, also faszinierend. Okay. Und noch zwei andere. Allerdings gibt es keinen einzigen Weg dahin. Also man musste wirklich querbeet durch. Wir haben immer gedacht, irgendwann muss ja ein Weg kommen. Nein. Also es war schon okay, dass sie dann auch gesperrt wurden, die Caches. Ich habe mich trotzdem gefreut, dass wir sie noch machen konnten. Ja, war vielleicht ökologisch nicht ganz korrekt, aber ich muss einmal erwähnen zwischendurch, weil bevor das nach oben wegscrollt. Also für einmal kann man durchaus Steigeisen mit normal festen Schuhen nehmen, schreibt Outdoor Spirit und dem vertraue ich in der Beziehung. Also ja, nur für fit. Genau, nur für die das hören. Also einmal geht's wohl. Das hatte ich eigentlich auch schon ein bisschen. Wir wollen mit unseren Schuhen dann nämlich auch mal hin zu Globi und uns da beraten lassen. Aber nur mal so als eingestreut. Ja. Für den Brocken braucht man die ja nicht. Nee, vom Brocken, das war, mit normalen Wanderschuhen kamst du da gut hoch. Und gut, oben hast du richtig ordentlich Wind, da habe ich mir dann, ich habe halt so diese Schneeketten, die du dir schnell unter die Schuhe spannst. Ja. Die haben halt, waren oben ganz witzig und mit den Stöcken ein bisschen abstützen und dann oben schnell in die Hütte rein, irgendwas, was warmes essen oder so. Ja, und dann wieder runter. Ach, bist du so mit so hier Skistöcken oder wie ich es sage? Ja, also für die Wintertour, dann habe ich halt die zwei Stöcke mitgehabt, aber relativ wenig benutzt. Nur halt eigentlich oben auf der Plattform, oben quasi drauf, auf der Platte da. Also sonst fürs Gelände, ich hatte sie halt hinten auf dem Rucksack, wenn du sie brauchst, aber brauchte man nicht. Also ich bin sowieso so Typ, ich schleppe generell irgendwie viel zu viel Ausrüstung mit, weil weiß, wann man es mal brauchen kann. Na gut, es geht. Man kann auch zu viel reinpacken, dann reißt es einem durch irgendwann echt den Rucksack runter. Also, ja. Aber also mit den Stöcken, da weiß ich auch nicht. Wir haben immer mal wieder welche mit und benutzen die dann nicht und so. Also ich bin da immer noch nicht so ganz, Ja, ich habe so ein bisschen Angst, was dieses Umknicken angeht. Also einmal beim Cachen recht ordentlich verletzt und okay. Ja, das war so im Vorfeld zu der Kiel-Oslo-Kiel-Tour. Ja. Relativ einfacher Baum, oben Vogelhaus drin, ne? Und nur mal kurz hoch. Das sind die schlimmsten, nur mal kurz. Genau, weil du halt denkst, ist ja nur eine Kleinigkeit. Ja, und ich springe hoch an den ersten Ast, denk Moment, also eigentlich andersrum wäre besser. Also lieber nochmal runterlassen, umdrehen und nochmal hoch, dass du halt die andere Route irgendwie nehmen kannst. Lass mich fallen und lande unten blöd auf dieser Wurzel, die so schräg so ab, ne? Knick, liege ich da, denk nanu. Noch nicht viel groß gemerkt, hat halt wehgetan. Ja. Erstmal Schuhe aus, beide aus, damit man schön den Vergleich hat, ne, was nun irgendwie dick geworden ist. Okay, fühlt sich eigentlich okay an. Nichts gebrochen, wenn man so ein bisschen piekt. Alles in Ordnung, das Gefühl. Aber irgendwie in der Bewegung passte es nicht mehr ganz. Also wenn du jetzt so die Füße lang ausstreckst, dann ging das nur bei einem. Ja, okay. Hört sich nach Bändern an. Ja. Die Bänder waren völlig in Ordnung, aber quasi die Halterung, wo die Bänder durchlaufen, hat alle weggerissen. Oh. Ja, und dann waren das halt 6 Wochen, die ich dann quasi nicht sonderlich gut zu Fuß war. Ja, aber hast danach auch noch lange was von, ne? Ja, also mittlerweile... es ist weg, bis auf den Moment, wenn ich dran denke. Wenn ich dran denke, merke ich, dass der Fuß die ganze Zeit kribbelt. Aber wenn absolut nichts ist, also bewegen alles, das haben sie gut hingekriegt. Sah zwar ein bisschen lustig aus, wie ich da mit den Krücken übers Schiff gehumpelt bin. Ich lerne auch gerade zum Bergablaufen, braucht man die Stöcke auf jeden Fall, oder möchte man sie auf jeden Fall benutzen. Habe ich noch nicht gemacht. Ich bin jetzt auch nicht so der Bergsteiger. Ich glaube, wir beide kommen hier oben. Was ist denn? Bei uns ist, glaube ich, 70 Meter der höchste Berg. Was man zu Berg nennt. Ja. Kiel aus Loki, machst du denn Helgeoland auch mit? Ja, jein. Also zuerst habe ich immer gesagt, nein. Diese Helgoland-Tour damals mit dem Schiff, da noch vor der Cash-Zeit, war das einzige und erste Mal und nie wieder irgendwie da raus. Ja. Aber als dann Alex gesagt hat, quasi folgt, dann haben wir gesagt, komm, wir folgen. Und ich werde es wahrscheinlich dolle bereuen, aber trotzdem, ich werde es bereuen und dabei einen heiden Spaß haben. So. Ach naja, meistens sind die Touren gar nicht so schlimm. Wir waren da schon 2-3 Mal. Also die Überfahrt geht eigentlich. Gut, ja, es ist Kapitän wetterabhängig wahrscheinlich. Und ja, klar. Ich weiß jetzt nicht, wie das Schiff sich gut. Wir hatten damals ein relativ, also im Vergleich zu der Adler Express, ein relativ kleines Segelboot. Ja. Ich hatte natürlich die Arschlochkabine gekriegt, ganz, ganz vorne. Also dieses ganz kleine Ding. Da schaukelt es natürlich dann am meisten. Nein, das geht nicht. Ich werde mir vorher so 2-3 von diesen komischen Scheißegal-Tabletten reinhauen und dann, wir fahren schon mit. Das ist ja jetzt auch mega geworden. Ja. Sag mal, was hältst du von diesem Mega-Status? Bei dem würde ich sagen, berechtigt. Ich fand es immer so ein bisschen seltsam, einfach von meiner Auffassung her, ein Mega nach den Personen zu vergeben. Oder sagt man nur rein nach der Personenzahl. Ja. Ich brauche da Programm. Also wenn wirklich der Owner sich einen Arsch aufreißt und ein tolles Programm macht und was wirklich ein Riesenkonzept hinter ist, dann kann das Mega haben, in meiner Auffassung, selbst wenn es nur 480 sind. Ja. Und manche... weiß nicht, wir hatten jetzt hier in Braunschweig zum Beispiel den 100. Stammtisch, da waren viele Leute und es wurde ein Mega, aber da hätte ich es nicht gebraucht, weil es eigentlich, es war zwar auch ein Programm, die Owner haben sich auch einen Arsch aufgerissen, keine Frage, aber da hätte ich es jetzt nicht gebraucht. Also bei den großen Events wirklich finde ich es schön, wenn es über 2 oder 3 Tage geht mit einem riesen Rahmenprogramm, da finde ich super und die kleinen, ich brauche nicht, also. Naja, aber nach den Regeln ist es halt mit 500 Tänzer. Ich fand es also sehr seltsam. Also muss ich 500 sagen, Personen ist es sogar. Ja, aber da wurde es auch noch, glaube ich, jetzt sind aber auch beide Tage zusammengezählt worden oder irgendwie das so. Das ist oder? Dann natürlich seltsam. Sind denn beide Tage als... das habe ich auch nicht so völlig durchschaut. Also, was mich echt ein bisschen, also schockiert nicht, aber überrascht schon. So ich kenne Alex jetzt wirklich lange. Und der war immer so einer, der auch so gerne mal draufhaute, wenn irgendwas ungerecht wurde, was ich echt immer gut an ihm fand. Er ist halt ein ganz eigenwilliger Typ, aber das fand ich immer klasse, dass er da auch Stellung bezogen hat. Und jetzt macht er ein Event, wo seltsam, wo für mich das auch, er hat da viel gemacht, alles gut, aber trotzdem hat das für mich so ein Geschmäckle. Deswegen war ich da echt, ein bisschen schon überrascht. Also das weiß ich auch nicht, finde ich immer noch komisch, weiß ich noch nicht so ganz genau, was ich davon halten soll. Ihr seid nicht dabei, höre ich daraus. Nee, das war aber von vornherein klar. Ich habe gesagt, ich finde Helgoland schön. Wir waren auch selber schon ein paar Mal da. Das ist schon mal das Erste. Wir kennen es ja halt auch schon. Und zum Zweiten wird mir das jetzt langsam alles so zu merkwürdig. Also ich möchte auch nicht mit einem Ostseekapitän über die Nordsee fahren. Das ist einfach so. Also da habe ich durchaus meine Schmerzen mit. Und dann mit so einem Schiffchen da. Also das kostet mich dann das Gleiche. Ja, na klar, da ist dann eine andere Atmosphäre und so. Aber ich, dann hätte ich schon eher überlegt, am gleichen Tag fährt hier aus Cuxhaven, glaube ich, auch eine Gruppe. Die stößt praktisch zu dem Event dazu. Ja, das hatte ich grob bei Twitter mitverfolgt. Genau, die fahren von hier aus mit dem, in Anführungszeichen, richtigen Schiff. Das ist nämlich ein Katamaran und da bist du dann irgendwie in einer Stunde drüben. Also das kostet dich auch nicht mehr. Du hast richtig Schalensitze da, richtig bequem, gemütlich. Und Katamaran ist weniger wellenanfällig, ne? Weil bei Sturm fährt er gar nicht. Also dann fährt er tatsächlich gar nicht. Und du brauchst auch nicht dieses beknackte Umsetzen. Also du musst ja sonst, wenn ihr jetzt fahrt, müsst ihr ja nachher dann vor Helgoland in diese Ruderboote umsteigen. Ah, okay, wusste ich gar nicht. Ja, ist so. Und wenn du das mal bei Wind gemacht hast, dann weißt du, dass das bedingt witzig ist. Und der Katamaran, das ist das einzige Schiff, das reinfährt und auch darf. Die anderen könnten auch reinfahren, aber weil die Helgoländer das nicht hergeben wollen, diesen Nebenverdienst mit den beknackten Booten, musst du halt umsteigen. Also ist schon alles sehr eigenwillig. Also ich gönne euch da jeden Spaß. Also es ist nicht so, dass ich jetzt sage, oh, hoffentlich haben die keinen Spaß. Also, aber ich finde es alles seltsam. Also in letzter Zeit, deswegen hören wir ja auch auf mit dem Podcast oder anderem, ist einfach, was da so vorgeht, ist mir alles nicht mehr wirklich verständlich. Nee, ich habe gesagt, ich will noch einmal da, also auf jeden Fall die Tour noch mitnehmen, weil im weitesten Sinne hat es ja quasi mit Helgoland angefangen, das Cachen. Ja, es war okay, genau klar. Andersrum, dass mich Helgoland in die Berge gedrückt hat und dann aber. Nee, kann ich auch verstehen. Also um Gottes, es ist ja auch ein tolles Event, das ist ja gar nicht die Frage. Wenn du das Ganze drumherum auch mitnimmst, es ist so, bleibt ja ein tolles Event. Man trifft mal wieder alle aus dem weiten Umkreis. Also da gibt es ja, glaube ich, überhaupt keine Diskussion, um Gottes Willen. Mit dem Mega, das fand ich, weiß ich auch nicht, finde ich immer noch komisch. Also uns ist immer noch jetzt schon Tradition geworden, dritte oder vierte Mal jetzt, glaube ich, dass wir dann sagen, entweder hängen wir noch hinten 2 Tage dran oder wir gehen 2 Tage vorher hoch. Kleiner Zwischenstopp in Hamburg, weil kommt man von hier aus auch relativ selten hin. Gut, kurz bei Globi rein oder weiß nicht, jetzt steht Miniatur Wunderland nochmal auf dem Programm. Mal gucken. Oh, da musst dann, du früh anmelden, ja. Ja, schon gehört. Und dann, oder wenn wir halt hinten Tage dran hängen, dass wir nochmal kurz rüber nach Dänemark dann düsen. Haben Ja, lohnt ja auch, wenn man da schon hinfährt. Also machen ja viele da noch ein paar Tage dran. Das ist ja wirklich schon mittlerweile fast normal dann. Ja, nur für das Wochenende, das lohnt sich, da sagen wir, dann kommen, nehmen wir noch vorne oder hinten noch einen Tag Urlaub dran. Und jetzt fahren wir hier von Braunschweig zu fünft los, haben ein günstiges Häuschen gekriegt, sind wir jetzt auch schon das zweite Jahr und dann machen wir uns ein gemütliches Wochenende. Und was ist, wenn der Zug kommt, fährst du auch mit? Da ist dann der Punkt, wo ich sage, wahrscheinlich würde ich aussteigen, beziehungsweise gar nicht erst mitfahren. Wollte ich gerade sagen, muss man für die Hörer mal dazu sagen, der Alex will ja noch einen ganzen Zug mieten mit Liegewagen und dann 2 Tage durch ganz Deutschland fahren und alle Bundesländer machen oder so in der Art. Also ich finde die Aktion schick, ich finde einfach so ausgewöhnliche Sachen, außergewöhnliche Sachen immer extrem reizend, verfolgt das so ein bisschen mit, aber es ist nicht meine, also nee, ich weiß nicht, man hat irgendwie ist irgendwie doof, auf dem Schiff hat man noch weniger Platz, aber irgendwie kann ich auf dem Schiff nach draußen gehen und dann landen wir irgendwo und ich kann frei rumlaufen. Auf dem Zug habe ich irgendwie, fühle ich mich irgendwie zu eingeengt, ich will da ein bisschen frei rumlaufen und das ist irgendwie... Ja, kannst du auch mal nach vorne und hinten und das war's dann auch, ja. Ja, genau, also das, nee, also ich würde mich freuen, wenn das Ding stattfindet, weil also ich da auch eine ganze Menge Arbeit mitmacht, aber leider ohne uns höchstwahrscheinlich. Ja, ich weiß immer nicht, also das ist aber nicht nur bei denen, das ist bei ganz vielen Events mittlerweile. Mal abgesehen von den Megas, die haben ein Programm, da gibt es meistens auch noch Workshops, da gibt es normale Shops und hast nicht gesehen. Und dann gibt es die kleinen Stammtische, wo man sich trifft und über das Cachen und so redet. Und diese Mitteldinger, da frage ich mich immer, ob das eigentlich alles noch was mit Cachen zu tun hat. Also da treffen sich eine ganze Menge Leute, wovon ein ganzer Teil schon nicht mal mehr cacht, was ich schon eigenwillig finde, was auch gar nicht schlimm ist. Also ich erwarte ja nicht, dass jeder da vorher beweisen muss, dass er Cacher ist, um Gottes Willen. Also nicht, dass mir da wieder sonst was unterstellt wird. Aber ich finde es einfach seltsam. Warum nennt man das noch Cache-Event? Warum feiert man nicht einfach zusammen, wenn man feiern möchte? Stimmt auch. Ja, wird ja auch ein bisschen eingedämmt, diese Sachen mit, hier ist ein bestehendes Event, wir satteln noch einen Cache-Treffen irgendwie mit drauf. Also wir gehen jetzt mal alle auf den Weihnachtsmarkt oder so. Ja. Kann man auch gut ohne Punkt, also weiß ich. Ja, es ist, also ja, weiß ich auch nicht so richtig. Kann ich mich nicht so, Mit anders also das mit dem Zug ist dann langsam so weit. Also bei Helgoland habe ich schon überlegt, na gut, bei Helgoland habe ich schon überlegt, na gut. Gut, sind alles Kescher drauf, das kann man natürlich auch als Begründung nehmen. Ich will das auch gar nicht, dass das nicht mehr gemacht wird, sondern einfach nur mal so einen Gedankenanschluss geben, dass man sich mal überlegt, macht denn das alles noch Sinn? Ich habe eher das Gefühl, dass die Events verlieren, weil sie einfach in so einer Masse kommen. Dieses Jahr, wie viele Megas gibt das? Und dann so Megas an, Megas, die mit Mega schon gar nichts mehr zu tun haben, wo dann auf dem Lost Place ein Mega stattfindet, was doch schon ein Widerspruch in sich ist. Also alles seltsam. Hauptsache immer größer, länger, weiter, habe ich manchmal das Gefühl. Naja. Ich rieche mich nur wieder auf, das soll ich nicht. Ich habe es hier in Braunschweig mal probiert, quasi eine Art Geocaching-bezogenes Event aufzuziehen, regelmäßig. Ja. Und zwar größtenteils mit Schwerpunkt GSAK und alle angrenzenden Basteleien. Ja. Man setzt sich in einer kleinen Runde zusammen, Notebooks mit und dann einfach mal zeigen, was hast du Schönes gebaut, zeig mal her, oh, das ist nett, wie macht man das? Ja. Und das haben wir dann gemacht ohne Listing, weil ich keine Lust drauf hatte, dass es... Bei uns sind es da gleich 60, 70 Leute, die auf dem Stammtisch anrücken. Ja, klar. Und die Hälfte sagt, ja, nutze ich nicht. Und dann ist das alles, ich wollte einfach wirklich, jetzt waren vielleicht nur 8 oder 9 oder 10 Leute da. Aber die kommen dann alle, weil sie sich für das Thema interessieren. Und ist mir dann deutlich lieber. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, das setzt sich auch tatsächlich durch, ja. Ich lese gerade, also Müstvi hat es schön auf den Punkt gebracht, das Event ist der neue Tradi. Zurzeit habe ich auch tatsächlich so das Gefühl, echt. Also, ohne Abstandsregel sogar, ne? Ja, stimmt, kommt noch dazu, ja, stimmt. Und jedes Tag ein neuer. Nee, ja, aber es ist schon... Ziemlich kleinen Rahmen gemacht und da kann ich dann auch sagen, wirklich, ich freue mich, dich zu sehen, Punkt. Bei einem Event, da darf laut Richtlinien jeder kommen. Ja, und da würde ich einfach bei den meisten sagen, ich weiß... Du nutzt es nicht, ich weiß, du interessierst dich nicht für. Du möchtest kommen, weil du den Punkt haben möchtest und ich würde dich unter dieser Voraussicht ganz gerne ausladen. Ja, klar. Darf ich auf dieser Plattform nicht, also habe ich das dann im kleinen Rahmen gemacht, die Leute, die sich für interessiert haben, angeschrieben, Termin gefunden, mit der Location abgesprochen, jeder kriegt den WLAN-Schlüssel und dann haben wir es da im kleinen Rahmen gemacht. Also so werde ich das gerne auch für 2013 jetzt nochmal. Also im Winter ist jetzt ein bisschen eingeschlafen. Ich habe es aber probiert zu oft und da gibt es nicht viel Neues, also man muss das ein bisschen seltener machen, dass ich bei den Leuten auch, also bei mir gibt es fast, sag mal, wöchentlich irgendwas Tolles, was ich den anderen zeigen möchte. Oder. Ja klar, okay, wenn man sich für Technik interessiert, logisch. Keine Frage. Es macht einfach Spaß, da so ein bisschen mit rumzubasteln. Ich werde mal so probieren, so zweimal im Jahr quasi, dass man sich zusammensetzt, wer kommt, der möchte. Und, wer möchte, der kommt vorbei, aber ich möchte so ein bisschen den Daumen drauf haben und sagen, ja klar, dass man das so ein bisschen im Griff behalten kann. Bin mal gespannt, ob sie vielleicht setzt sich ja sowas auch durch. Also wie gesagt, diese ganzen Massen an diesem Jahr, Mega-Events, ich lese es schon nicht mal mehr, weil mir das einfach zu viel wird. Also Berlin wäre interessant gewesen, weil eine große Stadt. Das hätte ich, finde ich, gar nicht schlecht. Ne? Da verläuft sich das mehr, dann ist das auch wieder, finde ich, entspannter alles. Da ist das Problem, dass wir da Hochzeitstag haben. Also da werden wir mit Sicherheit nicht dahin fahren. Und so bleibt dann Koblenz. Da will ich auf jeden Fall hin. Ich habe jetzt die Daten der ganzen nicht groß im Kopf. Also sonst ist wohl der September, den wir komplett Urlaub haben. Und dann, wie gesagt, geht's Richtung Süden. Wenn da was ist, schauen wir gerne mal vorbei. Also wir rüsten das Auto mit allem möglichen Zeug auf, einfach mal. Also das wird dann auch quasi eine kleine Basis, obwohl es jetzt nicht der Camper sein wird. Gut, hier in Deutschland ist natürlich immer so eine Sache mit dem frei irgendwo hinstellen. Aber gut, Campingplatz findet man mal schnell. Ja, aber die Städte und so, naja gut, mit dem Camper ist schon schwieriger, mit dem Wohnmobil ist natürlich, die Städte haben ja meistens so Parkplätze für Wohnmobile schon extra. Na gut, in dem Sinne war es kein Wohnmobil, also nach außen hin sah es aus wie ein normaler VW Caddy und hatte aber ein Bett komplett fest eingebaut, ein 20x2 Meter und da für zwei Leute war das recht angenehm und dann haben wir uns halt den kompletten Urlaub, sind wir halt von hier, von Oslo auf die Fähre von Kiel die Tour nochmal nach Oslo und dann einfach ohne Routenplaner, ohne irgendein Konzept, wo wir wann, einfach wo es schön ist, mal gucken und dann eine Runde um die großen Seen in Schweden. So ein Ding hatten wir uns auch mal angeguckt, fand ich ganz witzig eigentlich. Also mir fehlt da so ein bisschen, erstmal ist es zu eng. du bist groß, ne? Das ist das Problem. Nee, aber auch so, wenn man zu zweit drin ist, anziehen, ausziehen, ist natürlich immer alles ein bisschen eng da drin und dann willst du ja auch noch waschen, dann musst du schon wieder, hat mich nicht ganz überzeugt. Ja, wir fanden es schon recht flexibel, weil wenn du es hier zu Hause hast, so im normalen Heimbetrieb, hast du in 2 Minuten ist er ein normaler Fünfsitzer oder nimmst die Rückbank raus und transportierst 3 Waschmaschinen oder du fährst irgendwie auch mit 5 Sitzen und dem kompletten Bett dann durch Skandinavien. Klar. Wir haben es dann aber so gemacht, zweite Rückbank raus, wer braucht die? Wir sind 2 Personen. Ja. Und dann schöne Kisten draufgestellt, also dass wir da 3x80 Liter an Stauraum noch für Kleidung, Lebensmittel, Grill und Grillkohle und so Zeugs haben wir dann da transportiert. Und ja, was mich störte, war die Größe. Wenn ich das Ding jetzt in der normalen Zeit fahre, dann muss ich den auch noch irgendwo einparken und das Ding ist ja eigentlich Leichenwagengröße. Also ist schon schick von innen, aber ist auch schon ganz schön groß. Und dann eine Federung, die jetzt auch nicht so optimal ist. Die Federung, ja klar, es ist ein Nutzfahrzeug. Man will nicht hinten sitzen. Vorne ist okay, aber es ist ein... Ja, wir hatten mal überlegt, aber wie gesagt, das ist, dann bist du auch bei 30.000 dabei. Minimum. Und lohnte sich dann nicht genug. Also für das Geld kann ich einfach viele, viele Wohnmobile leihen. Ich hab gerade mal einen Link mit einem Bild in den Chat geschmissen. Also jetzt, wir hatten nicht die Farbe, aber ansonsten das Konzept mit dem Zelt hinten und Stühlen und Tisch und Kühlbox und dem ganzen Zeugs. Ist das nicht sogar der Standard ausgelieferte so? Ich glaube, so kannst du ihn sogar kaufen von VW, ne? Genau, so kannst du ihn kaufen. Also der war direkt vom Arbeitgeber geleased für ein halbes Jahr. Ah, okay. Und das hat sich halt angeboten. Du bezahlst da monatlich dein Geld und dann gibst ihn ab, weil im Winter willst du ihn eh nicht. Und ja, wir haben halt die ganze Zeit geplant, dass wir ihn nächstes Jahr wieder nehmen. Oh, war das toll, so flexibel. Ja, und jetzt ist er... Was lag der so im Spritverbrauch? Ich hatte den 2 Liter drin, 2 Liter Diesel mit 140 PS. Ja. Und dann hast du so 6, 7 Liter irgendwo gehabt. Das war super. Echt, der Verbrauch? Das war klasse. Das ist ja ein Ding. Also ich mag den Motor, der ist der 2 Liter Diesel. Ja, wir haben den ich habe den im EOS auch. Also das ist so ein Panzermotor, der rollt so wie so ein Panzer vor sich hin. Das ist schon klasse, das Ding. Hat auch den Wumm, um das Auto vorwärts zu bringen. Ja, gar keine Frage. Ja. Jetzt über den Winter habe ich den kleinen Motor davon, weil da will ich nicht weit fahren, da will ich nicht schnell fahren, da ist immer nass und so. Und im Sommer wird es dann wieder so ein Ding haben, halt wie gesagt, ohne diese komplette Campingausstattung. Klar kann man die nachrüsten, aber wenn du den Wagen liest und dann nicht kaufst, dann willst du da auch nicht dran rumfrickeln. Ja, klar. Nee, wir kennen ihn durchaus, wir haben ihn jetzt auf der Messe mal angeguckt, finde ich echt schick. Wäre halt so ein Kompromiss eben. Wohnmobil kostet einfach ein irres Geld, dann muss ich das irgendwo abstellen. Das kannst du auch nicht täglich so wirklich durch die Gegend fahren. Also das Ding fand ich so vom Ansatz her gar nicht schlecht, aber da kriege ich Heike nicht mehr zu. Ich glaube, da sind wir einfach zu alt für. Ja, es ist klar, es ist kein Wohnmobil, aber das wäre uns, auch wenn man ihn leiht oder so, deutlich teurer geworden. Ja, die lassen sich das sehr, sehr gut bezahlen. Wir haben das jetzt gerade also erleben dürfen. Das ist mit dem 100er bist du eigentlich dabei, also Minimum pro Tag, das stimmt schon. Ja, das Schöne bei dem Ding war, du konntest halt frei Schnauze dich irgendwo hinstellen. Meinetwegen, wenn du willst, auf einen Lidl-Parkplatz, wenn das Zelt nicht ausklappst, es fällt keinem auf, dass sie dann auch, da parkt da nachts. Ja, du hast überhaupt nichts von außen gesehen. Und gut, wir haben 2-mal auf dem Campingplatz gestanden und sonst einfach, hier ist eine kleine Sackgasse, die führt runter zum Wasser, da endet die dann nach einem Pfad, da gucken wir mal, was das für eine Gegend ist. Und zack, stehst du irgendwie direkt am See, 3, 4, 5 Kilometer Luftlinie in jede Richtung, kein Mensch zu sehen, Strom liegt da, Grill stand da, du hast einfach deine Ruhe. Du gehst erstmal eine Runde schwimmen, schmeißt noch ein Fleisch auf den Grill und bist einfach für dich. Ja, das stimmt. Wobei, wenn du das zum Beispiel in Skandinavien machst, dann steht schon auf jedem Rastplatz mindestens ein Rentner. Ja gut, wir sind wirklich die kleinen Waldwege dann rein, wo es noch erlaubt war und dann ans Wasser ran. Und eine Nacht hatten wir direkt nichts gefunden. Wir mussten ja mal auf Sicht fahren. Also wenn es anfängt zu dämmern, musste man sich was suchen, weil die kannten die Gegend nicht. Wir waren da ja neu. Ja, also, ja klar. Du hast ja jeden Tag Strecke gemacht Richtung Süden wieder. Und die ganze Gegend war halt Mist. Wir wollten auch nie Großziele abstecken, sondern okay, es fängt an zu dämmern, halt mal ein bisschen Ausschau, dass wir uns wieder Richtung Wasser bewegen und dann suchen wir langsam einen Stellplatz. Gut, oben in Norwegen nichts gefunden. Hier gegenüber der Kirche, schöner großer Parkplatz mit Kies, da stellen wir uns mal hin. Stand auch schon so ein Wohnwagen auf der anderen Seite. Hingestellt, sanitäre Anlagen wären jetzt nicht schlecht. Oh, da vorne von der Kirche so ein Häuschen. Oh, Behinderten-WC. Oh, offen? Super. Haben wir erstmal Frischwasser getankt, quasi ein richtiges Badezimmer nutzen können. Haben dann noch die Kirche besichtigt von außen, war leider zu und haben dann dafür, dass das so eine komplett nette Location war, haben wir dann gedacht, komm, stecken wir hier einen Schein in den Briefumschlag, schieben wir unter der Tür durch und Kleine Zweizeile auf Englisch geschrieben, danke. Und zu ist eigentlich selten, also wundert mich, weil gerade da oben im Norden sind die ja meistens offen, die Kirchen, und sind ja meistens auch noch schöne Kirchen. Ja, das ist auf jeden Fall, die Ecke da oben ist, ah, ich weiß nicht, ich, am liebsten würde ich gleich wieder so eine Sommertour drehen wie letztes Jahr, nur man möchte auch noch ein bisschen Abwechslung haben. Ja, wir haben ja letztes Jahr auch den Norden da oben abgefahren und jetzt reicht es erstmal, es waren viele, viele Kilometer, war auch schön, aber jetzt habe ich auch die Schnauze erstmal voll. Also speziell Schweden mit ihren Baustellen, die sind manchmal da echt der Hammer. Okay, wir haben, jetzt wenn ich mich recht erinnere, ich kann mich an keine einzige erinnern. Und dann hast du Glück gehabt. Meistens haben sie jeden Sommer so 7 bis 8 Großbaustellen. Mhm. Über die sollte man sich auch echt vorher im Internet informieren. Also das sieht dann wirklich so aus, dass das so, ja, durchaus mal 15 bis 30 Kilometer ist. Mhm. Die Straße ist komplett weg. Und okay, aufgefüllt mit Schottersteinen, so 5 bis 10 Zentimeter Durchmesser. Also wenn du darüber fährst, das ist die Hölle. Und 90% haben danach auch wirklich kaputte Reifen und ähnliche Späße. Mhm. Ja, wir sind ja viel Nebenstraßen gefahren, von daher. Ja, das hat da nicht wirklich viel. Okay. Wir standen da auch und warteten dann auf einen Abschlepper bzw. Reparateur, weil sich ein Stein in der Bremsscheibe verklemmt hatte. Also es war auch eine Nebenstraße. War so weit im Norden, dass wir auch lange warten mussten, bis jemand kam. Ja, das natürlich. Und die Caches da oben, naja. das hat uns so von A nach B einfach geführt, die haben wir so mitgenommen. Also wir haben jetzt keinen, der groß in Erinnerung geblieben ist. Hm, ist nicht so doll da oben, ne? Ja, es ist eigentlich das, was ich quasi als Tradi bezeichne. Also so das Traditionelle, eine Dose, ja, im Wald. Ja. Und wir hatten relativ wenig Mikros und auch wenig andere Typen als Tradis, und das war so. Ja, stimmt, wo du das Mikros ist wirklich sehr, ist mehr so diese normale Tupperdose, ja. Ja, so die haben halt Platz, das ist ja. Ja. Stimmt, das ja, wo du sagst, das stimmt, das war wenig Mikros. In der Stadt mal 1, 2, aber ansonsten tatsächlich alles so die normalen mittelgroßen Dosen, meistens auch irgendwo nur hintergesteckt, ohne groß versteckt zu sein. Ja. Gut, man muss natürlich erwähnen, und dann gibt's natürlich diese ganzen also alles, was T4 aufwärts, das sind da oben natürlich meistens fantastische Dinger, wo man weit laufen muss, wo man wirklich was zu sehen kriegt. Das muss man auch mal klar sagen. Also, ja. Ja, ein Bekannter von mir war da oben und erzählt, die waren zu zweit da, weiß nicht, wie alt waren sie damals, 26 und 24 oder so, und hatten die kleine Tochter noch mit, die war 3 oder so. Und haben dann gesehen auf der Karte, hey, D5, T5. Super, lasst uns da hin. Keine Rettungskette, niemand informiert, wir düsen da mal hin. Ja. Es war ein altes so ein Goldgräberstollen. Also du findest irgendwann einen kleinen Tunnel und marschierst dann da rein. Drin die ganzen Wände vereist, das Wasser auf Minustemperaturen, die Kleine oben auf den Schultern. Ja, das ist natürlich dann schon. Barfuß natürlich, weil man nichts Passendes mit hat in dem kalten Wasser. Die Batterien geben dann so langsam auf. Das klang schon geil. Also, da stand auch mal auf meiner To-Do-Liste, aber da sind wir nicht mal in die Nähe da oben gekommen. Ja, man unterschätzt manchmal die Kilometer da hoch. Naja, und mal sehen. Aber das wird auf jeden Fall nicht die letzte Tour da hoch gewesen sein. Also Skandinavien ist so absolut mein Ding. Ja, es ist ja da, wie gesagt, selbst wenn man jetzt cachen möchte, gibt es da ja genug Auswahl. So ist es nicht. Wir sind ja diesmal ganz rumgefahren, also über Finnland wieder zurück. Und also Finnland ist jetzt ein bisschen langweilig, aber ansonsten war schon, ja, wir werden da auch nicht das letzte Mal gewesen sein, keine Frage. Aber dieses Jahr muss mal der Süden dran sein. Wir wollen doch mal ins Warme. Naja, obwohl, ob es in den Bergen so warm ist, weiß ich jetzt noch nicht. Ich habe gerade noch mal einen Link zu, meine Frau hat so ein paar Fotos geschossen während der Tour. Mhm. Die sind in so einem Flickr-Album, habe ich mal kurz in den Chat geschmissen. Ich sehe gerade, dass die Reihenfolge nur ein bisschen durcheinander ist. Die Reihenfolge ist um 180 Grad gedreht. Man muss es quasi von unten die Bilder durchgehen. Das Auto dürfte eigentlich schon endlich interessieren. Also das finde ich auch spannend. Ja, gucken, ob wir es aufgebaut haben. Das erste Bild, da ist er einmal komplett beladen zu sehen. Aufgebaut haben wir auf jeden Fall auch ein paar. Werde ich auf jeden Fall noch nachfügen, auch in dem Stream. Ich schmeiße es dann in die Kommentare zum Podcast mit rein. Ganz schön gefahren. Ne? Nee, den Caddy Tramper, wie gesagt, den fand ich auch, also durchaus spannendes Fahrzeug, ja. Es war so das Flexibelste, was ich hatte. Ich konnte jetzt quasi so eine ganze Menge der Dinger mal ausprobieren. Ja. Und wenn ich kaufen würde, also ich habe ihn auch mittlerweile auf die Amazon-Wunschliste geschmissen, wenn jemand so freundlich. Nein. Er ist da zwar drauf, aber. Dann auch mit Allrad, aber auch. Da ist er natürlich dann noch besser, aber ich weiß nicht, jetzt habe ich im Moment einen mit Blue Motion, das wäre dann auch Pflicht, also seit ich das habe, will ich nichts anderes mehr haben. Wieso? Jedes Mal, wenn zum Beispiel diese Start-Stopp-Automatik, eine Kreuzung, rote Ampel, der Motor geht aus und bei mir setzt ein Grinsen ein, weil ich so denke, es wäre jetzt so unsinnig, den Motor laufen zu lassen und ich muss halt nichts tun, der Motor geht einfach aus, ich fahre weiter, der Motor geht an. Fest an die Ampel ran, Motor geht aus und so ein Grinsen setzt ein und denkst so, ey. Ich weiß aber nicht, wie viel das wirklich spart, wenn ich das... Ich auch nicht, aber einfach aus Prinzip. Also wollte ich gerade sagen, wir haben das nämlich bei Heikes Mini, wir haben so ein kleines Mini-Cabrio für Heike mit dem Diesel. Und der hat auch diese Start-Stopp-Automatik und der verbraucht eigentlich so viel wie der EOS. Da bin ich immer wieder fasziniert drüber. Also so ganz scheint das auch nicht zu wirken. Ja, aber stimmt, der geht auch immer aus. 0,1 Kilometer, sagen sie. 0,1 Liter pro 100 Kilometer soll es wohl im Verbrauch runtergehen, wenn du das... Du musst halt gucken im Schnitt, wenn du viel Landstraße fährst, wird sich rein gar nichts nehmen. Nee, dann ist ja klar. Das ist immer ganz lustig. Wo soll es auch herkommen, klar. Wobei die Diesel ja sowieso, also ob ich jetzt diesen EOS über die Autobahn prügel oder ob ich ihn im Stadtverkehr bewege, der verbraucht fast immer dasselbe. Also ich kann nicht sagen, dass bei dem Motor große Unterschiede sind, je nachdem wie ich fahre. Also das ist ja das Angenehme auch beim Diesel, dass du eigentlich machen kannst, was du willst. Der hat seinen Verbrauch und fertig. Ja. Naja, muss ich mal sehen, wie das mit dem, ob die im Süden irgendwo dieses Jedermannsrecht haben, dass man sich da irgendwo hinstellen darf oder wahrscheinlich eher nicht, aber... Nee, das ist wohl sehr unterschiedlich. Da habe ich auch schon so ein bisschen gelesen. Also uns betrifft es ja jetzt nicht, naja, wir werden jetzt in Österreich halten, da wollen wir so ein paar 2000er. Okay. Also Tradis liegen da oben, da kann man sozusagen so eine Runde über 2000er machen. Also ohne Bergsteigen, ne? Das geht echt so mehr um so Wandern, um uns so ein bisschen an die Höhe zu gewöhnen. Ja. Da wollen wir so 5, 6 Tradis machen, das ist Österreich und dann geht's ja nach Italien rüber, um auf die Seilbahn hochzukommen und vielleicht ein Stück über die Schweiz zurück. Und die drei Länder will ich mir tatsächlich vorher durchlesen. Also nicht, dass man da stehen bleibt und das kann ja dann richtig teuer werden, wenn man Pech hat. Von daher werde ich es mir zumindest mal durchlesen. Gespannt, was da zu finden ist. Wir hatten es im Frühjahr, hatten wir eine kleine Tour in den Süden gemacht, zu einer Hochzeit, unten bei Heidelberg die Ecke. Mhm. Ich dachte, gut, von Heidelberg dann rüber nach Karlsruhe und von da dann noch kurz rüber nach Frankreich. Ich habe bis dahin den Länderpunkt noch nicht. Ich habe gesagt, komm, okay. einmal kurz über die Grenze, Kaffee trinken, Tradi loggen und wieder zurück. Das gehört dann auch dazu. Nimmt man noch mit? Ja, was war, wurde dann doch schon ein bisschen dämmerig. Da habe ich gesagt, nee, ich fahre jetzt nicht zurück nach Braunschweig noch. Komm, wir haben eh noch Urlaub. Bett ist eh hinten im Auto. Klar, aber ich habe gesagt, gut, ich fahre wenigstens noch über die deutsche Grenze und stelle mich dann irgendwo rechts ran, weil... Wenn mich hier irgendein Landwirt anpault, weil er mit seinem Trecker durch will, dann kann ich sagen, tut mir leid, war müde, kommt nicht wieder vor, Entschuldigung, und ich fahre weg. Aber wenn das irgendwie ein Franzose macht, der weigert sich dann vielleicht, man sagt es ja auf jeden Fall, die weigern sich dann Englisch zu sprechen, Deutsch zu sprechen, ich kann kein Französisch, meine Frau nicht. Dann haben wir gesagt, gut, dann die paar Kilometer wieder zurück auf sicheres Gelände. Ja, klar. Vielleicht tue ich den Franzosen da Unrecht, aber es war einfach ein bisschen. Aber es ist immer einfacher im eigenen Land, mit der eigenen Muttersprache, ist doch gar keine Frage. Also das würde ich auch so sehen. Ich glaube, einfach in den Wald geschlagen, quasi so, weiß ich, 20 Meter von der Straße weg, so vorne in den Wald rein, Kocher noch kurz raus, was heiß gemacht, und dann ab ins Bett. Da habe ich jetzt sowieso gerade gelesen, also das interessierte mich gerade mal, in Deutschland übernachten, einfach mal so. Im Wald darf man es nicht, das regeln irgendwie die Waldgesetze, also da darf man es tatsächlich nicht, da steht es dann wohl auch wirklich so drin. Und überall, wo nicht verboten ist, ist erstmal erlaubt. Okay. Und du darfst in Deutschland auf offenen Flächen, die jetzt, die gehören, also in Deutschland gehört jeder Quadratmeter irgendjemandem, das ist einfach so, aber du darfst auf offenen Flächen grundsätzlich erstmal übernachten. Das heißt, irgendwo eine Wiese, wo keine Tiere drauf rumlaufen und was als Wiese erkenntlich ist und du schließt dein Zelt auf. Wenn dann der Förster oder der Bauer oder irgendjemand kommt und dich des Platzes verweist, dann sollte man schon aus Höflichkeit gehen. Ja klar, dann sowieso. Aber grundsätzlich ist das schon mal gar nicht verboten. Also das darf man wohl. Ja, mit dem Fahrzeug ist dann vielleicht nochmal ein bisschen anders. Ne? Ob du jetzt wirklich diese 10 Meter da von der Strecke hättest reinfahren dürfen. Ja, das ist dann, da wieder einen Strick draus drehen, das wäre dann auch wieder die Frage, ja. Also Zelt, beim Fahrzeug weiß ich es nicht. Ja, beim Zelt ist also halt auch gar nicht so einfach. Bivakieren ist wohl wieder was anderes. Also wenn du nur so eine Zeltplane hast, das zählt dann wohl wieder ein bisschen anders. Oder was empfohlen wird, wenn man es kann, dass man in so Schutzhütten geht. Was ich jetzt aber auch wieder hygienisch nicht gerade so den Brenner finde. Sowas würde mich mal reizen, wenn es wirklich irgendeine so Tour gibt von, wir hatten es in Finnland mal gehabt, das war noch lange vor der Cache-Zeit, dass wir da in den Wäldern unterwegs waren, da standen wirklich gefühlt an allen Ecken so Hütten, mehrere Bänke drin, dass du es dir ein bisschen gemütlich machen kannst, draußen ja. Eine Art Plumpsklo, Papier wurde sogar gestellt, groß Holz für ein Feuerchen lag alles bereit, eine Angel lag da bereit, direkt am See. Ja. Ups. Der Interceptor schreibt doch gerade mal nebenbei, wo wir gerade beim Thema sind, der sagt auch, schlafen ja, campen nein. Also, ah, okay. Wenn du zum Beispiel gar kein Zelt, das hatte ich auch gesehen, wenn du gar kein Zelt mit hast und dich einfach da im Schlafsack hinlegst, dann ist das auch grundsätzlich wohl nicht verboten. Und alternativ kann man halt so ein Tarp benutzen. Das sind ja diese... Zelt ohne Boden gefühlt, ne? Diese ja, genau. Und das zählt dann wieder nicht als Campen. Also das sind so Möglichkeiten, die man wohl benutzen kann. Also Schutzhütte finde ich persönlich jetzt, da, ob ich mich da reinlegen möchte, ich weiß es nicht. Also ich will es in Deutschland jetzt definitiv ausprobieren. Ich möchte jetzt wieder mehr Wander-Caches machen dieses Jahr. Hab mir da auch schon etliche jetzt mal rausgesucht. Und da will ich mal mit Übernachtung das machen. Mhm. Ohne jetzt welche direkt zu nennen, wie suchst du die, beziehungsweise wie findest du? Auf Empfehlung oder? Also nee, also zuerst mal habe ich einfach mal nach dem Icon gesucht. Das hat den blöden Nachteil, dass manche, also ehrlich, die hatten die Ratzeburg Powertrail-Runde tatsächlich als Wandercache gekennzeichnet, weil wenn du sie alle zusammen machst, sind es ja so viele Kilometer. Also das fand ich schon mal selten dämlich. Ah, ja, dann. Also kriegte ich die nämlich immer. Und ansonsten, also entweder das Icon oder was ich jetzt gemacht habe, ist, ich hatte schon mal auf Twitter mal gefragt und hatte auch mal auf Facebook gefragt, da hatte ich so ein paar bekommen. Und ich muss mal ehrlich gestehen, was mich wirklich erstaunt hat, auf Google Plus ist ja eigentlich ernsthaft nicht so viel los wie auf Facebook und Twitter. Mhm. Aber dort habe ich irgendwie, ich weiß nicht, 30, 40 Antworten bekommen mit unzähligen Empfehlungen für Wandercaches aller Art. Und wirklich, wirklich gute Empfehlungen. Ich habe mir die nämlich schon angeguckt. Morgen geht es zum ersten in den Norden von Hamburg. Das ist eigentlich eine Mountainbike-Tour über 80 Kilometer. Und wir werden morgen die ersten 25 dann mal ablaufen. Also da kamen wirklich Tipps ohne Ende, das muss ich echt sagen. Danke der Geocaching-Gruppe da auf Google Plus. Da gibt es auch sowas. Ja, da gibt es mittlerweile, gibt es da Communities, ja. Okay, also ich bin da halt, aber ich nutze es nicht aktiv. Also guck mal so kurz rein, ein paar Leute sind da irgendwie mit mir befreundet oder so, aber so richtig aktiv nutze ich es nicht. Aber klar, wenn da, also gefühlt sind da deutlich weniger, aber scheint wohl mehr Qualität dann hinter zu sein. Also ist immer schwierig zu vergleichen, gar keine Frage. Aber wenn ich jetzt gucke, die Geocaching-Gruppe, Geocaching Deutschland, hat da 571 Mitglieder. Okay. Da sind lange nicht alle aktiv, das muss man auch ganz klar sagen. Aber ich würde nämlich mal die Qualität sagen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass es so ein bisschen erwachsener zugeht oder weniger Kinder dabei sind, wie immer man das drehen möchte. Also ja, bei Facebook ist einfach, da hast du so viele dabei, wo du denkst, boah, wie alt sind die, 5 oder was, vom Erzählen her schon. Und das habe ich bei Google Plus tatsächlich nicht ganz so, woran immer das liegt. Ich will da jetzt gar nicht zu, sonst hacken wieder alle auf mich an. Ja klar, jeder hat da so sein Heimnetzwerk, was er dolle nutzt und dann... Also ich nutze auch das nicht mehr dolle. Ich habe einfach, das ist das Letzte, was übrig geblieben ist. Twitter war mir einfach zu kurz und wie gesagt nicht trennbar nach Themen. Das geht da ja einfach nicht, es sei denn, du würdest das, jetzt noch... Das rauscht so durch alles. Ja, das hat mir nicht gefallen, 140 Zeichen war mir auch zu wenig. Facebook war für mich ein schlechter Scherz, also nee, das ging gar nicht, da ewig diese Spielanfragen und der ganze Scheiß. Jetzt schreibt hier gerade einer, warum nutzt ihr nicht das GC-Dach? Also ich benutze das zum Beispiel nicht, weil ich nicht weiß, warum man Facebook nachbaut. Facebook gibt schon, dann kann ich auch Facebook benutzen. Was soll da besser sein bei GC-Dach? Da sind die gleichen Leute. Ja, also, ich habe mal reingeguckt, da war es noch sehr leise, seitdem bin ich wieder draußen. Also ich habe von außen praktisch drauf geguckt, ohne Anmeldung, kannst du ja auch, das muss man denen ja lassen, die sind da ja sehr gut gemacht, aufgestellt, aber es ist nichts anderes als Facebook, es sind auch die gleichen Leute da, also was soll ich da? Ja stimmt, dass es irgendwie die 10. Plattform gibt, wo jeder dann auch ist, um da zu sein. Ja, genau. Ich habe das aber auch, kommt was Neues, man will da mal reingucken, guckt rein, sieht, ja, hier ist nichts, aber... Ja. Ja. Die Seite sagt dann sofort, oh, 1000 Leute innerhalb vom ersten Tag. Ja genau. Trenn mal die raus, die da reingucken, um zu gucken, was drin ist. Ja, da bleibt nicht mehr viel. Und ich frage mich auch ganz ehrlich, mittlerweile, ich habe das jetzt alle sozialen Medien über ein paar Jahre probiert, Was soll ich damit? Ich habe da so gut wie null rausgezogen an Informationen oder irgendwas, was mir zum Vorteil irgendwas gebracht hätte. Also, ja gut, ich bin einer der wenigen, der wahrscheinlich sagt, dass er im grünen Forum ein paar Antworten findet. Viel mehr Fragezeichen zwar, aber... Nee, da sind durchaus kompetente Antworten zwischen. Da ist der Ton zwar scheiße, aber... Genau, das ist der Punkt. Der Ton ist sehr, sehr ruppig, sehr laut. Ja. Bin ich auch teilweise selber mit bei, nehme ich mich nicht aus. Irgendwie anscheinend ist es ansteckend. Aber es ist relativ, die Kompetenz ist hinter. Ja, wobei auch da ich mich immer frage, ich lese mir da ab und zu auch mal die Überschriften durch, wobei ich eigentlich am Grünen Forum sonst gar nichts mehr mache. Ich habe jetzt nach 10 Jahren, na 9 Jahre bin ich jetzt dabei beim Cachen. Ich cache eigentlich immer noch fast wie am Anfang. Was braucht man denn zum Cachen? Ich brauche ein GPS-Gerät, 2 Augen und ein bisschen gesunden Menschenverstand. Punkt. Mhm. Was da teilweise zusammengekauft wird, ich habe so einen Schrott hier auch liegen, so ein komisches Ding mit Kamera, wo du um die Ecke gucken kannst. Wie heißen die noch hier? Endoskop. Genau, Endoskop. Kannst auch eine Magenspiegelung mitmachen, so eine Not oder den Hintermark angucken. All so ein Scheiß liegt hier rum und sammelt sich und wird irgendwann entsorgt. Ganz ehrlich, wenn es hochkommt, brauche ich noch die ausziehbare Leiter hinten im Kofferraum und dann reicht's auch. Und zu dem Schluss bin ich so für mich, also deswegen soll es die weitergeben, die sollen die auch nutzen. Ich will das gar nicht schlecht machen. Nur für mich hat sich jetzt gezeigt, ach nö, ich will jetzt wieder zurück ins Eremiten sein. Und sonst machen wir ja auch hier nicht die letzte Sprechstunde heute und die letzten 3 Folgen dann und dann sind wir, dann habe ich wieder Ruhe. Ich nutze es so für die technischen Sachen, wo es gut bei Ausrüstung muss man immer Kohle reinstecken, also ja. Um sich so ein bisschen auch persönlich so einfach immer was Neues zu finden, da sind diese Technik-Sachen ganz gut, so wie ein bisschen Darstellung auf dem Navi irgendwie optimieren. Garmin ist ja ein bisschen träge, was so die Entwicklung der Firmware angeht. Sind ja gut, müssen auch vorsichtig sein mit einem blöden Firmware-Update, wenn das zu schnell geht. Wollte ich gerade sagen, wenn das hast nicht du mal eben alle Geräte in der RMA, das willst genau, du auch nicht. Genau. Aber dann, weiß nicht, so GSAK-Basteleien oder sowas, kostet nichts. Da kann man viel machen, da gebe ich dir recht. Aber da gehe ich dann tatsächlich auf die GSAK-Seite, da merke ich dann wieder, alle reden von dem Tod der Foren und so. Für mich sind die Foren eigentlich immer noch die Goldgruben. Da finde ich nämlich speziell zu dem Thema, zu dem ich suche, richtig, richtig gute Informationen. Ja. Also jetzt gerade GSAK. Sind halt gefühlt aufwendiger. Gut, dann muss man sich halt vom Deutschen ins Englische zwingen. Ja. Und dann ein bisschen sich, gut, es gibt eine deutsche Gruppe und die ist sogar recht gut. Ja, selbst die englischen Administratoren, wenn da was Neues aufpoppt, nehmen die sich den deutschen Text, übersetzen den erstmal automatisiert und probieren zu deuten, was der für ein Problem hat. Ja. Und antworten dann auch wieder, ich weiß nicht, ob Englisch oder Deutsch, aber auf jeden Fall dann auch automatisiert. Ja, klar. Um wenigstens auch schon mal weiterzuhelfen. Und das ist schon, gut, es ist gefühlt ein bisschen aufwendiger, wenn man das einfach nur so, da muss man schon alleine suchen, in welche Richtung passt denn jetzt meine Frage? Man kann die einfach bei Facebook rausklären, aber dann braucht man sich nicht wundern, wenn höchstwahrscheinlich keine Antwort kommt oder keine, auf jeden Fall nicht die man haben wollte. Ja, man muss sich ein bisschen Arbeit selber machen, ja. Genau. Bei GSAK ist es so, man bastelt sich halt, also ich bin kein Programmierer, aber ich verstehe so ganz grob, was Makros oder so tun und wenn man dann so, ja, man braucht halt nur jemanden, der so ein bisschen fitter ist und sagt, ich weiß nicht, wie das heißt, was ich suche. Kannst du mir einen Tipp geben, welches Stichwort? Weil dieses ewige Guck in die Suchfunktion. Wenn ich weiß, wie es heißt, dann mache ich das gerne. Aber für die Sachen, wo ich nicht weiß, wie es heißt, da brauche ich jetzt mal kurz hier eben eine Frage. Ja, GSAK ist schon sehr techniklastig. Also für mich als Programmierer ist das Ding ein Gedicht, weil das wirklich unwahrscheinliche Möglichkeiten bietet. Aber die Oberfläche, die GUI, ist schon echt krank. Also jeder, der GUIs designt, der läuft schon. Die habe ich mir hübsch gemacht. Also. Ja, aber sie ist insgesamt, also es ist schon, manches ist da schon absurd, wie die reagiert. Und also ja, das kann man schicker machen, wenn man das für jeden Endanwender gut machen will. Aber das ist echt für Techniker gebaut, in meinen Augen. Ja. Das ist, es fängt irgendwie für Fortgeschrittene an. Es gibt kein GSAK für Einsteiger. Also man muss sich da ganz am Anfang einmal richtig reinquälen, bis man diese Abneigung verloren hat. Das erste Mal habe ich mir auch angeguckt, habe gesagt, bäh, ist nichts, weggelegt. Ja. Und dann so nach einem Jahr oder so ganz vorsichtig nochmal ran, so, ob es wirklich so gefährlich ist. Und dann ging es. Also man muss sich ein bisschen mit beschäftigen. Also so ein ganz einfaches, ja, das machst du so, das ist es nicht. Das Gott, hast du da viele Balken umdrehen, ey. Was machst du denn da bloß alles? Ich habe irgendwie 3 Knöpfe: importieren, aufarbeiten, exportieren, fertig. Nee, es sind so Kleinigkeiten. Oben in der Mitte zum Beispiel der rote, der könntest du kennen, das Symbol. Georg, ja, ja. Ja, das ist einfach, ich klicke drauf, er legt eine GPX an, zippt das Ganze und schmeißt es in die Dropbox. Und dann hast du ein schön kleines Paket, um es mit Georg zu importieren. Ja, mache ich über NAS, ja. Ah, okay. Und dadurch, dass das gesippt ist, schön klein und wird automatisch hochsynchronisiert aufs Handy und du musst ja, halt okay. nicht tun mit einem okay. Klick. Ich habe das alles kombiniert. Also bei mir ist der Export so, ich klicke auf den Button Export und dann wird eine GPX-Datei erzeugt für Autoroute, um das da einzulesen und die für Georg werden erzeugt, an die richtige Stelle gelegt und. Das mache ich immer alles mit einem Knopf und ich benutze das gar nicht so intensiv, wie man es nutzen könnte. Ich bin immer noch so, ich will cachen. Ja. Okay. Das. Technik ist spannend, ja, aber seitdem ich Programmierer damals geworden bin, ist das Programmieren zu Hause irgendwann dann nicht mehr so der Burner. Ja, man will ja den Ausgleich haben, also genau, auf Arbeit genau. Wusel ich mit den Händen irgendwie, weiß nicht, also bin halt bei VW in der Schweißabteilung zuständig und VW, ja. Ja. Da bist du halt den ganzen Tag quasi am Wühlen im Öl, wenn man es jetzt mal übertragen will. Fragen will. Und deshalb zu Hause dann ruhig ein bisschen mit Elektrik und Elektronik und Informatik rumbasteln. Wenn ich viele fragen, wieso gehst du nicht dahin und mach doch da was? Nee, dann würde ich mir wahrscheinlich zu Hause einen alten Trecker hinstellen und den restaurieren oder so. Also muss irgendwo der Ausgleich sein. Ja, klar. Man hat dann irgendwann mal die Schnauze voll von einem Thema. Ja, sehe ich ganz genauso. Also das, was ich auf der Arbeit mache, das will ich dann nicht zu Hause machen. Manche können das, dass sie in ihr Hobby zum Beruf machen. Das ist dann auch nochmal sehr geil. Aber wenn es nicht das echte Hobby ist, dann aber ob es dann so bleibt, das weiß ich immer nicht. Weil wie gesagt, ich habe auch mal ein Hobby zum Beruf gemacht und danach ist aber das Hobby kein Hobby mehr gewesen. Also schwierig. Oh, was sehe ich gerade? Hier ist noch ein Vorschlag, Appalachian Trail. Appalachian Trail. Ja USA, okay, ist ja Katzensprung dahin. Hatte ich ein schönes Hörbuch mit, wie hieß das? Mit den Bären. Der Chat wird es wissen. Ich weiß aber gar nicht gerade das, wo du sagst, Bären, ob ich so einen Trail laufen möchte, wo wirklich solche Tiere unterwegs sind. Ach, ja. 3500 Kilometer. Ja, das sind so diese Trails, die ich gar nicht machen möchte, weil das ist mir einfach, da geht es schon wieder um länger, größer, breiter. Das will ich ja gar nicht. Das ist auch immer das Problem, wenn du bei Facebook zum Beispiel fragst, Mensch, ich suche einen schönen anspruchsvollen Wandercache. Dann suchen die dir alle Caches raus, die führen dich einmal rund um die Erde. Da hätte ich gar keinen Bock drauf. Ich möchte lieber in Deutschland einen, der 2 Tage dauert. Das gibt mir viel mehr, als wenn ich irgend so ein absurdes Ding versuche, wo hunderte von Leuten unterwegs sind. Also, weiß ich nicht. Das, außerhalb, musst du außerhalb der Saison laufen. Nee, habe ich festgestellt, nützt ja noch nicht mal viel. Also auch wir waren ja letztes Jahr, wollten wir diesen Halti da oben in Schweden machen, waren eigentlich relativ früh auch dran. Und das war da wie auf einer Autobahn. Also unfassbar, was da an Leuten unterwegs waren. Also weiß ich nicht. Dann lieber so wie Nothing But Stones, der dann so abseits liegt, dass du wirklich allein unterwegs bist. So ziemlich allein, sagen wir so. Ja, der hat hier bei mir, hat lange gereizt, bis sie die Treffer dann mal auf der Watchlist immer mehr wurden. Ja, es sind jedes Jahr mehr hochgegangen. Ich glaube, ich habe aber das Gefühl, es beruhigt sich im Moment wieder ein bisschen. Dieses Jahr waren es, glaube ich, schon nicht mehr ganz so viel. Ja, mit dem Event, das war jetzt auch da, 2012. Gut, die sind ja aber auch so großartig damit auf die Fresse geflogen, dass ich hoffe, dass jetzt manche begreifen, dass das nicht das Einfachste ist. Also nicht, dass ich denen das gegönnt hätte, um Gottes Willen. Aber es hatte vielleicht den Vorteil, dass mal einmal was passiert ist, dass die Leute jetzt begreifen, okay, wenn ich an den nördlichsten Zipfel Europas, an die Barentssee gehe, dann muss ich vielleicht mal 3 Minuten nachdenken, was ich da tue und nicht mit nicht regendichten Sachen und nicht genug zu essen losmarschieren. Also, boah, wie absurd kann es eigentlich werden. Ja, sowas suche ich noch als Leid quasi. Nicht diese Witterung da oben, nicht so weit im Norden, das muss alles nicht sein. Nicht so dieses Extreme, klar, der ist ja von der Position her schon extrem, sondern auch gerne Übernachtung draußen, auch gerne schöne lange Wanderstrecke, aber es darf ruhig auch ein normaler, fester Waldboden sein, einfach nur der durch die Strecke aber irgendwie umso, sowas. Ja, aber umso dichter du natürlich hierher kommst und umso normaler, in Anführungszeichen, der wird, umso mehr Leute sind dann natürlich auch da. Das ist immer das ist immer so das Problem dabei. Aber ich gebe dir grundsätzlich recht, also würde ich auch, also den haben wir uns auch nicht rausgesucht, weil wir gleich so einen harten machen wollten, sondern einfach, weil es so, der las ich damals toll, wir sind auch ein Stück auch blauäugig da hoch, wir haben uns allerdings trotzdem mehr vorbereitet. Aber er lohnt sich, also ja, naja, das Fahren ist das Problem, ne? Du musst halt da ganz hoch. Ja, die Gegend oben sonst, ja, eher, ja, man fährt halt durch, aber weiß nicht, direkt die Fjorde lang oder so ist schon schicker, glaube ich. Ja, wollte ich gerade sagen, da, wenn du jetzt natürlich da hochfährst, fährst du natürlich durch Schweden hoch, Kiruna und so. Mhm. Und das ist jetzt nicht so der Buller. Das ist halt viel Grün, viel Landschaft, aber eben auch nichts anderes. Deswegen, ich finde, das geht in Schweden und Norwegen noch. Ich finde das sehr abwechslungsreich da oben. Mhm. Finnland fand ich viel schlimmer. Das ist ja, da fährst du ja stundenlang durch Wald, ohne dass irgendein Mensch zu sehen wäre. Ich kann mich gut erinnern. Ja, 96 waren wir oben. Ja, Finnland Finnland hat mich, zwei Sachen habe ich in Finnland. Also du kannst einmal den östlichsten Cache machen, Europas. Okay. Es ist noch nicht mal der östlichste Europas, aber das ist der östlichste Finnlands auf jeden Fall. Der ragt ja ganz nach Russland rein. Das ist eine ganz bedrückende Atmosphäre, weil das da wirklich die Grenze ist. Und da steht überall auch dran, dass du nicht aus Gag mal eben über den Zaun steigen solltest oder ähnliches. Also das ist schon echt, echt komische Gegend. Und das war das eine. Und ach so, wir haben auf dem Bauernhof übernachtet und die haben uns da zum Essen so praktisch mit ins Haus genommen und da haben wir mal so richtig finnisch Also das war auch sehr beeindruckend, so richtig urig. Mhm. Aber ansonsten Wir haben Freunde oben, die ausgewandert sind hier aus Deutschland. Ja. Weiß nicht. Nee, viel, viel Wald. Also die hatten uns dann gesagt, ein normales Haus haben wir jetzt wenig Platz. Wir haben hier so eine kleine Möcki, also diese gefühlt jede finnische Familie hat ja noch so ein Zweithaus, irgendwie so ein Sommerhaus im Wald. Ja. Und das war schon geil. Direkt am See, Motorboot und 1000 Kilometer drumherum, kein Mensch. Ja, genau. Aber sonst halt, ja, Wald, paar Brombeeren gepflückt, mit Motorboot fahren, Sauna. Und ja, nach einer Woche, so irgendwann. Ist vorbei, ne? Aber du hast halt mal ein bisschen Ruhe, also zum Runterkommen ist es geil. Also. Ja, absolut. Outdoor Spirit schreibt, ich mag Finnland und die Finnen. Die Finnen fand ich auch sehr cool, sehr entspannt und also die fand ich toll. Also fast, da haben wir eigentlich nur gute Erfahrungen gesammelt. Also egal, was wir da kennengelernt haben, die waren alle, die hatten so eine Lockerheit, die fand ich super angenehm. Aber das Land selber, nee, was soll man da, ist ja nichts. Also es ist nicht mal die Abwechslung wie in Schweden oder Norwegen, wo man so Berge und ein bisschen Felsen zwischen und verschiedene Waldarten. Und Finnland ist so wie mit einem Wald zugedeckt. Ja, es ist viel grüner, stimmt. Naja, muss man mal sehen. Also jetzt Richtung Süden, mal schauen. Falls noch irgendwo Erfahrungen für die Gegend sind, einfach alles so um den Bodensee rum, wenn jemand sagt, da musst du hin oder so. Plant mal den Urlaub, gebt mir Tipps. Ja, da muss doch auf Facebook oder Twitter eigentlich eine Menge Leute sein. Aber Bodensee, die meisten, die ich kenne, liegen eher in der Mitte da. Ja, ich werde wahrscheinlich einfach mal machen, dass ich mir so alle Caches mit über 100 Favoritenpunkten raussuche und dann so ganz grob da so eine Rundreise mit den Dosen da irgendwie draus plane. Mit Favoritenpunkten? Die sind doch schrecklich. Okay. Nee, magst du nicht? Nee, funktioniert ja immer nicht bei mir, also weiß ich nicht, kann ich nicht so. Ich mach so einen Mix halt, GC Vote mit Favoriten. Ja, okay, GC Vote dann, schon eher, ja. Und dann da halt auch, wie viele Leute gewotet haben, ne? Nicht, dass da so Ausreißer mit reinkommen, das rechne ich auch schon mit raus. Ja, aber dann musst du dir schon wieder alle Logs holen und irgendwie. Ja, bei GC Vote ja nicht, der übermittelt. Nee, bei GC Vote ist mir klar, aber jetzt, ich meine, wenn du jetzt Favoritenpunkte nutzen willst, da ist ja echt das Interessante dann das Verhältnis von Gesamtlogs. Ja. Weil sonst wird es ja sinnlos. Also gerade so Autobahn-Caches haben dann ja also irre viel Punkte, obwohl die eigentlich scheiße sind, aber liegen halt an der Autobahn und dann waren da ganz viele und ja. Ja, ich habe es hier ein bisschen in Gessack halt automatisiert mit Farben. Ne? Also wenn er ein gutes GC-Vote hat, kriegt er die eine Farbe, wenn er gute Favoriten hat, das eine andere. Und wenn du quasi beides hast, also dann ist schon sehr wahrscheinlich, dass es ja, gut klar, ist. Dann zieht er hier ins Hellgrüne rein und dann fällt das ins Auge und da muss man dann mal einen Blick drauf werfen, ob man da vielleicht mal hinfahren sollte. Ich gucke gerade mal, was ich hier eigentlich so drinnen stehen habe. Es gibt einen 118 Kilometer Genusswandern auf dem Schluchtensteig. Das ist in der Nähe vom Bodensee. Naja, in der Nähe, grob. Also Ulm ist ja erstmal dicht dran. 118. Schon wieder ein bisschen, für mich gefühlt schon wieder zu weit. Also so, ich sag mal so. Ich schätze auch eher mal, dass das so mit einzelnen Etappen sei. Muss man so zwei Etappen A 20 oder so. Ich brauche nicht so viele Übernachtungen, dann schleppst du so viel Graffel mit. Ja, ja. Aber so, weiß nicht, 20 hin, Übernachtung, 20 zurück. So, sowas stelle ich mir vor in dem Rahmen. Ich gucke mir das gerade an, weil ich habe mir ja die ganzen geholt und das hat mir einer auf Google Plus empfohlen. Deswegen habe ich den hier drauf. Wir kommen praktisch über die Schiene, wir kommen fast am Bodensee da hoch zurück aus Italien, wenn wir da mit unserem, falls wir dann die Seilbahn hochgekommen sind. Da vor allen Dingen auch wieder runter. Ja. Gegebenenfalls kommt ihr irgendwie in so einem gelbfarbenen Flugzeug nach Hause geflogen. Och, ob das überleben wir. Nee, wir sind da hart im Nehmen, das geht schon alles. Nee, sonst habe ich da unten auch keinen hier stehen. Ja, Ulm hat ja wie gesagt einige gute. Also da kannst du ja fast unbesehen hinfahren. Biosphärenspaziergang gibt es noch, das ist auch in der Nähe von Ulm. Da hat man mir auch so ein paar von gegeben. Ja, ansonsten bin ich schon wieder Höhe Stuttgart. Ah, nee, da ist da unten Bodensee schon schwierig. Hat keiner was empfohlen. Entweder gibt es nichts Gutes oder da kommt keiner her. Ja, Ulmer Ecke waren wir bis jetzt erst ein paar Stunden mit dem Höllentrip damals. Ja. Ein Dosenfischer-Konzert, da ist gut, war relativ viel Aufwand, hatten wir überlegt, da runter zu fahren, wir fahren nicht mit und dann kam das hier mit dem Bus, diese Tour. Ja, war zwar irgendwie die anstrengendste Busreise, die ich jemals hatte, aber doch einmal gemacht haben, das war ganz lustig. Aber ich sehe gerade, ich kann dir einen tatsächlich hier nochmal empfehlen. Okay, den habe ich sogar von Alligatöse empfohlen gekriegen, der heißt Burgenspaziergang. Jetzt muss ich mal eben, habe ich GSAK hier auch irgendwo am Laufen. Burgenspaziergang in Klammern Wandercache, also in eckigen Klammern Wandercache. Habe ich auf jeden Fall nicht in meiner Datenbank. Entweder ist er zu neu oder. Der ist ja ein gutes Stück weg, ist er, 50 Kilometer weg ist er, aber. Ja, das heißt, die Datenbank ist groß bei mir, da muss ich nicht wundern. Also die ist locker sechsstellig. Das ist ein 2,54er. Also der scheint dann ja auch an einem Tag machbar zu sein. Finde ich jetzt was. Fehlweib schreibt, da gibt es eine Menge Gute, auch Richtung Schweiz. Du siehst, da ist schon mal die erste, die dir Tipps geben kann. Ja, da melde ich mich noch am besten nochmal bei ihr. Ja, sie fährt doch immer mit ihrem Cabrio überall durch die Gegend, da wird sie ja wohl auch die Caches alle kennen, stimmt. Ja, ich habe gehört, bei ihrem Podcast höre ich regelmäßig mal rein. Ja, das ist schön, ne? So Gemischtwarenladen finde ich optimal. Ja, so ein bisschen von allem. Das ist bisschen Cachen, bisschen Bücher, bisschen Blogs, bisschen Apps. Nicht so viel loben, wer weiß, ob ihr das gut tut. Am Anfang ist das ganz gut, dass man erstmal so ein bisschen weitermachen. Hauptsache nicht einschlafen am Anfang. So. Diese kleine Schwelle überschreiten. Jetzt gucken wir. Burgen. Burgenspaziergang, da ist er. Das ist GC453 G wie Gustav und dann H. Bilder sind schon mal nett. Also wenn Alligatöse was empfiehlt, dann würde ich immer davon ausgehen, dass das schon mal cool sein muss. Ja. Und der sieht wirklich, ja, stimmt. Ich gucke mir den jetzt auch zum ersten Mal live an. Null Favoriten, das ist interessant. Wie, na gut, der ist ganz noch, frisch. Wollte ich gerade sagen, der ist noch gar nicht gemacht worden. Gucke ich auch gerade unten. Oder ich habe ihn am 28.01. geholt, aber der scheint sehr neu zu sein. Ja, stimmt, der ist. Hat den jetzt schon einer? Nee, ist immer noch nicht gemacht. Nee. Ja, dann hin da, FDF macht. Der ist doch jetzt schon ein paar Tage, ne? Seit 28.01. und den hat noch keiner gemacht. Wie lang ist der denn? Wettertechnisch wahrscheinlich da unten ist. 38 Kilometer ist ja jetzt nur noch, ach ja, da ist ja noch Schnee. 1100 Höhenmeter ist natürlich schon eine Ansage. 38 Kilometer ist auch hart an der Grenze für einen Tag, finde ich. Also, nee, klar, das würde ich dann versuchen auf zwei aufzuteilen irgendwie. Da müsste man halt gucken, ob es da irgendwas gibt, was man. Aber hört sich cool an. Und McKay, soweit ich weiß, ist auch einer von denen, wo du relativ unbesehen losgehen kannst. Okay. Und da am Wasser scheint er auch noch zu liegen. Also sieht echt gut aus. Also ja, gefällt mir. Ja. Wird mit Sicherheit nochmal einer sein, den ich machen werde. Wann auch immer. Na gut, für den FDF wird es wahrscheinlich nicht reichen. Nee, ich denke auch. Also das könnte eng werden. das klingt echt nett. Das klingt echt nett. Ja, ne, also ich sage, also Alligatöse, da kann man sich auch, die hat so viel Erfahrung, wenn die sagt, da ist was, was sich gut anhört. Ich würde gerade sagen, der hört sich gut an, gemacht haben, wird sie noch nicht. Nee, stimmt. So, aber wenn sie davon gehört, also sie, wenn sie was sagt, dann ist das schon, da kann sich schon zu 90% drauf verlassen, dass einem selber das auch gefällt. Also die hat da echt schon ein Händchen für. Und sie läuft auch sehr gerne, weiß ich. Das Ding kommt erstmal auf die Liste. Ja, damit. Ja, haben wir auch. Also wir werden es diesen Sommer wohl nicht schaffen. Ach, wir haben so viele. München, Venedig hat sich leider erledigt. Das hätte uns auch nochmal gereizt, aber... Ist der weg? Nee, aber nachdem wir gelesen haben, also wir haben mal noch ein paar mehr Artikel gelesen, dass da Verkehr wie auf der Autobahn ist und die Hütten sind schon alle immer voll und ich mag's nicht, wenn so voll ist. Ich möchte alleine laufen mit meinem Frauchen. Das ist mir, ich bin mehr echt der Eremit. Das ist alles nicht mein. Suchst du in der Ecke ohne Dosen und legst was? Obwohl, man will ja so ein Ziel haben, ne? Ja, und dann würde ich ihn ja nicht pflegen können. Nee, also wir wollen schon Caches machen, das ist nicht das Problem. Und wenn da ein paar rumlaufen, ist auch nicht schlimmer, wenn das so voll ist. Boah. Sowas wie Jakobsweg oder sowas ist vielleicht eine tolle Route, aber da hast du ja auch zu viele Leute. Genau, und das sind so Sachen, nee, das ist nicht unser. Und die Cacher sind ja auch alle immer gleich der Meinung, man müsste alle gleich gute Kumpels sein und sich umarmen und in den Armen liegen. Und ich, ach nee, mir ist das manchmal alles so... Ja, weiß ich auch nicht. Ich finde das eine merkwürdige Community, sagen wir es mal so. Manchmal bräuchte man wirklich so eine Tarnkappe drüber schmeißen und dann. Ja. Es ist so, wer hat mir das, ist ja egal wer, aber irgendwer sagt doch letztens zu mir, das ist so eine merkwürdige Parallelwelt, die sich da gebildet hat, die irgendwie auch noch so eine eigene Dynamik hat, so eine eigene Hierarchie. Also ganz seltsam alles. Und da gibt es dann die Pseudoprominenten und die zweite Reihe und was alles. Ja. Wer teilt das ein? Ja, was heißt Alter? Aber du oder merkst es abhängig von Funkzahl oder so? Nee, ich weiß auch nicht. Ich hab's auch nie so richtig. Aber achte doch mal drauf, das gibt's durchaus. Es gibt einfach. Ja, ja klar, man hört es öfter mal. Aber ja, es gibt Events, da kommst du als normaler Mensch schon nicht mehr hin und kommst aber vielleicht als Pseudoprominenter noch hin und ähnliches. Also ganz, ganz seltsam. Oder wenn der eine was sagt, dann hören alle hin. Der nächste sagt was, da hört die Hälfte hin. Und der dritte sagt was, da hört schon keiner mehr hin. Also es ist echt so eine Art virtuelle. Kescher Zweitwelt oder wie immer man das nennen möchte. Ich nenne das mal die Kescher-Medien. Na gut, manche sind halt lauter, manche sind leiser. Also. Ja, ja, genau. Und das setzt sich aber bei den Keschern schon extrem so durch, finde ich. Sind wohl sehr viele Individualisten. Ich glaube, damit hängt das einfach zusammen. Ja, so die breite Masse, wie der Durchschnittskescher ist oder so. Na, am Anfang waren das tatsächlich die Lautsprecher auch. Da zähle ich mich ja durchaus auch zu. Also ist einfach so ganz komisch, aber es waren immer so die Leute, die irgendwie sowieso schon was Besonderes gesucht haben, hatte ich das Gefühl. Jetzt nivelliert sich das so langsam. Aber die Lauten sind immer noch die Lauten. Ja, doch, das stimmt. Also von daher ändert sich auch wieder eigentlich nichts. Also früher war nicht alles besser. Oh, Mika ist spät dran jetzt aus Berlin. Müssen wir nochmal erwähnen, ne? In Berlin haben wir dieses Jahr auch ein Mega. Gibt es auch noch einen Ort, wo wir kein Mega haben, sind wir schneller mit durch. Ja, es sind 6, 7 oder so sind es dieses Jahr, ne? Also so, jetzt nicht Deutschland, oder sondern so auch mit angrenzenden. Polen war eins, Österreich war eins. Ja, aber in Deutschland kommst du auch schon bald alleine auf 5, 6 Stück. Also Koblenz haben wir im Juni, glaube ich. Dann haben wir Berlin im August. Dann haben wir das Megafon 2 irgendwann. Stimmt. Dann haben Nordseetaufe. Die Helgeoland, genau. Prora, genau. Das waren es dann langsam. Da kommen bestimmt noch ein paar zu. Also, ganz schön. Was ist der WWFM vom Team Z? Ist für mich der überraschendste Mega. Das ist auch noch Mega geworden? Ach so, ja, stimmt. Das ist dieses Flashmob-Ding. Das ist, um den Bogen zu schlagen, wo ich vorhin sagte, manche... Naja. Ja, Flashmob ist mir, geht völlig an mir vorbei. Ne, wie gesagt, ob das jetzt mega, also für mich von der Wahrnehmung her, klar, es hat das Icon verdient, weil die Regeln so sind, aber ja. Da jetzt, auch wie viel Aufwand da jetzt hinterhängt, ich weiß auch, man kann es nicht vergleichen. Also. Flashmob und Geocaching ist für mich auch nichts, was ich in einem Satz unbedingt erwarte. Also, ja. Ja, wenn sie Spaß dann haben, sollen sie machen. Also will ich gar nicht schlecht reden, um Gottes Willen, ich verstehe es nur nicht. Also. Und mega finde ich da auch, also ja, ich hatte schon mal echt so aus Sarkasmus überlegt, ob wir nicht mal, ja, unseren Podcast hier einfach jedes Mal als mega anmelden, weil wir dann da 500 Hörer haben wir ja zusammen locker. Na gut, live nicht, aber mit Tom Jetzt versteht Gerwig. Keiner den Sarkasmus, da denken die dann gleich wieder, oh, du willst hier Punkte scheffeln. Oder sie loggen gleich, ja, das kannst du auch mal haben, das stimmt. Das wäre auch wichtig. Obwohl, wir haben echt sehr überschaubaren Chat, obwohl der Chat war nie so groß und sehr überschaubare Live-Hörer, liegt aber jetzt weniger an dir, sondern liegt tatsächlich, da sieht man das mal, an diesen sozialen Medien, seitdem ich da nicht mehr so drin bin in den Netzwerken, ist das überschaubar geworden. Gut, ich schreibe es mir zweimal auf und gucke, wann so die Live-Termine sind. Also jetzt nicht nur deine Podcasts, sondern auch viele andere. Also ich habe so ein bisschen zusammengeklickt hier, was alles in der Hörsuppe rumschwimmt. Aber ich nehme es halt eher so als Info. Ah, gestern gab es das. Da kann ich heute jetzt mal den Podcatcher anschmeißen und mir die Folge ziehen. Ja, klar. Live höre ich ziemlich wenig, weil ich meistens nicht dazu komme, am Anfang zu hören. Ja. Und dann komme ich nur in der Mitte rein, höre ein bisschen mit und denke, nee, du willst ja irgendwann auch den Anfang und dann musst du über diese schon mal gehörte Stelle rüber, da willst du auch nicht. Ja, also klar, machst du das jetzt wieder aus. Und Ich glaube, das nutzt sich auch ab. Also das ist eine Zeit lang spannend, da mitzumachen, auch so im Chat. Und der harte Kern, wie das so schön hier gerade im Chat geschrieben wird, ist ja auch da. Aber dann ist das so, ach naja, es ist doch bequemer, das dann mal irgendwann im Auto zu hören, wann man will. Und also ich selber würde mir live jetzt auch nicht Podcasts anhören. Einfach nicht, weil ich da was gegen hätte, sondern einfach, weil es gemütlicher ist, das im Auto, wenn ich mal Lust habe, das zu hören. Mhm. Ja, der Vorteil von Podcasts selber, dass sie so lang sein können, wie sie wollen, das stört mich dann ein bisschen beim Live, wenn ich halt, selbst wenn ich jetzt sagen wir mal um 20 Uhr Zeit habe, möchte ich gerne wissen, ob ich es zu Ende hören kann, und zwar vorher. Und das muss ich so ein bisschen einplanen. Also ich nehme mir die Dinger halt einfach mit. Auf Arbeit ist manchmal okay und sonst auch im Auto oder draußen, wenn man irgendeine Dose sucht. Muss ein bisschen mehr aufs Fahrrad, da könnte man das dann auch wieder mit einplanen. Hier kommen auch schon die ersten Tipps. Also danke, Gerald. Aber Vielweib macht schon genug Werbung für uns, braucht sie nicht mehr. Wir sind ja ein Auslaufmodell, also brauchen wir jetzt auch nicht mehr so viel Werbung. Da gibt es so viele gute Geocaching-Podcasts, da brauchen wir dann keine Werbung mehr machen. Ich fand das Konzept aber ganz nett. Willst du es komplett dann abschaffen oder willst du sagen, ich lasse vielleicht nochmal offen, wer weiß? Naja, also ich habe gesagt, wir machen es dicht und Marco hat gesagt, na pass auf, lass es uns Pause nennen. Dann habe ich gesagt, okay, machen wir, dann haben wir die Möglichkeit, wenn wir echt nochmal Lust haben, es wieder aufzumachen. Dann hatte ich zwischendrin mal gesagt, naja, also es kam extrem viele echt nette Worte nach der letzten Sendung über die Coin, die ich da veröffentlicht hatte. Da hatte ich dann nochmal kurz überlegt, habe nochmal mit Marco gesprochen, aber der hat auch gesagt, nee, jetzt hat er sich eigentlich auch schon auf die Pause eingestellt. Der hat dieses Jahr bis jetzt einen Cash gemacht, weil er einfach durch seine zwei kleinen Kinder, die, ich weiß gar nicht, wie alt sie sind, ich glaube sieben schätze ich mal und zwei oder so. Jo, tut mir Zweifel leid. Immer im anstrengenden Alter. Genau, tut mir leid, Marco, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall sind sie immer im Alter, wo es einfach noch viel Arbeit macht. Der hat einfach schlecht Zeit und mir fehlt echt ein bisschen die Lust, weil wie gesagt, ich habe da jetzt anderthalb Jahre Spaß daran gehabt, aber man muss die Community verfolgen, finde ich jedenfalls. Man muss so ein bisschen auf Stand der Dinge bleiben. Gut, es gibt auch Podcaster, wo ich echt das Gefühl habe, die cashen gar nicht mehr, aber ich möchte so einer nicht werden, weil ich dann das Gefühl habe, ich kann einfach gar nicht vernünftig auf die Themen eingehen, wenn sie mich nicht selbst betreffen und ich habe aber keine Lust mehr, der Community zu folgen. Und dann passt das alles nicht zusammen und bevor man uns nicht mehr hören will, gehen wir lieber, solange man uns noch hört. Das hört sich, ist für mich dann schöner. Ja. Aber das Cashen, das gibt es nicht drauf. Überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Es wird jetzt wieder sogar mehr. Es wird zahlenmäßig bei uns echt im Moment weniger. Ich habe fast noch nie so viel wie diesen Februar. Aber mengenmäßig, da wird es weniger, aber vom Aufwand her fast mehr. Wir wollen einfach mehr Wandercaches machen, weil da bist du alleine unterwegs. Ja. Das ist dann das, was wir so lieben. Oder eben tatsächlich so Herausforderungen wie die Seilbahn. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, das wird die letzte Herausforderung in der Größenordnung sein. Also wir sind da nicht so die herausforderungsgeilen Gestalten. Aber mir ist ein bisschen mit dem Loggen runtergegangen. Cachen, ja, ganz gern, wenn man ein bisschen Zeit ist. Ja. Aber dann gleich noch nach Hause oder gleich am besten noch vor Ort. Nee, ich will da schon noch was schreiben. Muss ich jetzt nicht gleich vor Ort machen, aber ja, kommt es erstmal ab in die Field Notes und das macht man dann irgendwann, wenn man mal Zeit hat. liegen jetzt noch eine ganze Menge, auch noch irgendwie aus den Urlauben und so, aber Ja, ich hatte gesehen, dass du auch diese... Keine Eile, dass die Punkte da jetzt schnell reinkommen. Ich meine, sie sind jetzt schon mal quasi meine und... Ja. Ich hatte gesehen, dass du auch dieses Icon drunter hast, keine Kurzloks. Ja, das ist, ich versuche wenigstens, da eckt man zwar natürlich manchmal ein bisschen an, wenn man wirklich so jedem Cache versucht, wirklich was zu sagen, was man davon gehalten hat. Ja, klar. Kommt dann, kam neulich der schöne Spruch, wenn dir mein Cache nicht gefallen hat, dann mach ihn doch gar nicht erst. Ja, das ist natürlich immer diese Standardaussage. Ja, ich meine nur, woher weiß ich es vorher? Bei dem wusste ich sogar vorher überhaupt nicht. Also es war ein normales Listing, da kann sich alles hinter verwirken. Manchmal sind da irgendwelche Schätze hinter, manchmal ist es Müll. Aber ich weiß es halt vorher nicht. Und gebe jedem wenigstens vorher erstmal die Chance. Und genau. Versuch mich dran. Wenn es Mist ist, kann ich auch abbrechen. Habe ich auch kein Problem mit zwischendurch, aber ja, das ist aber fühlt sich gleich wieder angegriffen und ich will dann niemand verletzen. Ich versuche sachlich zu bleiben und zu sagen, wirklich, das hat mir jetzt absolut, ist halt meine persönliche Meinung. Ja, ist die typische Antwort, wenn sich einer wirklich angegriffen fühlte. Der hat das einfach falsch aufgefasst. Das ist, das geht schnell. Ist das dann mit einer kurzen Mail? Also man kriegt es dann manchmal nicht mit. Ich schreibe es in den Log. Ja. Er antwortet als Note, nur kriegt man dann schon gar nicht mit. Und dann wird man irgendwann mal darauf angesprochen, hier, die und die Note von dem Owner bei dem Cash, habe ich nicht mitgekriegt. Wenn es sich immer auf Schlips getreten fühlt, ich meine, der Weg zur E-Mail irgendwie ist kurz anschreiben, klären wir das und dann meistens war ich dann irgendwie nur kurz ein bisschen zu impulsiv. Also ich mache meistens so, wenn ich einen Text schreibe, der falsch verstanden werden könnte oder wo ich Kritik geübt habe oder was auch immer, dann lege ich mir den auf die Watchlist, falls jetzt irgendeiner meint, da rumpöbeln zu müssen oder auch höflich Kritik dagegen zu äußern. Also dass man einfach dann merkt, okay, dann will ich auch noch antworten. Das funktioniert relativ gut. Die halte ich dann halt bis zu den nächsten 2-3 Founds auf der Watchlist und dann nehme ich sie wieder runter, weil okay, wenn keine Antwort kommt, ist gut. Und das hat mir, also unser letzter Gast hier, der Party Friction, den haben wir praktisch dadurch eigentlich generiert, weil der hat mich höflich angeschrieben und gesagt, hör mal, dein Log war echt kritisch, fand ich irgendwie nicht gut und hat mir nicht so gefallen und dadurch kamen wir dann ins Gespräch und auch wenn wir uns bei dem Cache nicht einig wurden, merkte man einfach, Mensch, das ist einer mit Umgangsformen, der hat was zu sagen und so ist der praktisch Gast geworden. Das war da zeigte sich wieder, dass sich das lohnt manchmal. Ja, die Folge liegt noch im Player, den habe ich mir noch nicht anhören können, aber... Ja, also der war auch wieder einer von den sehr so aktiv. Die Gäste haben wir bis jetzt noch nicht. War der vor Ort oder war der über Skype? Nee, der war hier vor Ort, der kommt hier aus Hamburg-Nord, also auf der anderen Seite der Elbe und für den war das nicht so weit hier rüber, der war bei uns hier. Ja, ich habe auch gesagt, wenn das jetzt wieder diese technischen Probleme vom letzten Mal sind und dann noch das Headset, was hier auseinanderbröselt und so, da habe ich auch gesagt, gut, morgen Spätschicht, ich setze mich jetzt ins Auto und komme da hoch, das ist... Nee, der war hier. Also das ist, war ganz witzig. Ja, den Keller weiß ich noch nicht. Muss ich mal sehen, was ich damit mache. Aber das Equipment bleibt. Ja, erstmal bleibt stehen, auf jeden Fall. Und Vielweib schreibt gerade, die schöne Podcast-Stimme wird ihr fehlen. Ja, ich mache ja ab und zu mache ich noch ein Filmchen. Also von daher. Tanja, sonst lädst du den Dirk mal ein für dir als Gast im Podcast rein. Ja, ich war bei ihr, wir haben ja zwei zusammen gemacht schon mal. Okay, die habe ich dir auch noch nicht gehört. Hilfe. Hm. Doch, die Technikfolge habe ich gehört. Genau, die über Technik und dann haben wir nochmal was über Sizilien jetzt gemacht. Okay, ich muss wieder mehr hören. Der Player ist randvoll gefüllt, die 64 GB-Karte im Handy-Quiz drüber. Ja, es ist ein bisschen eingeschränkt geworden. Also früher ging es halt so auf der Arbeit, dass du wirklich parallel laufen konntest und dann hast du halt deine 8 Stunden am Tag gehabt. Ja klar, man muss das die Zeit halt, mal haben. Ja. Das wurde halt eingeschränkt und von daher ist es wirklich von Podcast-Formaten trennen und sagen, das höre ich jetzt nicht mehr, mache ich nicht, weil es immer noch interessante Sachen. Also nur aus Kapazitätsgründen schmeiße ich keine Podcasts aus dem Player raus, aber. Nee, da kann man ja zur Not irgendwo zwischenlagern, ja. Genau. Erstmal haben, nicht, dass sie irgendwann in den Server runtergehen und dann. Der Chat ist gerade auf der falschen Fährte. Nein, die Filmphase ist weder vorbei, noch fängt die gerade wieder an. Heike hat nur gesagt, so schlecht fand sie das gar nicht, dass sie immer mal sieht, was ich freitags gemacht habe. Und ich habe festgestellt, mit meinem Handy kann man tatsächlich Filmchen drehen, die einigermaßen Qualität haben. Aber die werden nicht mehr so oft wie früher sein. Punkt. Ganz wichtig, das mal zu erwähnen. Aber die Nothing But Stones sind noch, beziehungsweise wieder, die sind online, oder? Also damit, es ist wirklich kein Witz, aber damit fing es an. Es hat irgendeiner, oder es haben immer wieder welche gefragt nach diesem Film über Nothing But Stones. Und das konnte ich auch verstehen, weil ich war selbst auch froh über jedes Bild, das ich vorher sehen konnte. Weil wenn du dich darauf vorbereitest, ist das schon schön, so ein bisschen zu wissen, was da auf dich zukommt. Jedenfalls für die, die planen vorher. Also haben wir es mal so. Und dann habe ich gesagt, okay, den stelle ich wieder rein. Und Tanja wollte den auch immer sehen. Habe ich gesagt, pass auf, ich stelle den jetzt rein und dann ist das okay. Und habe die U52 auch noch dazu gepackt, weil das auch so einer ist, den viele interessant fanden. Mhm. Und dann wollte ich das halt mal ausprobieren, wenn ich sowieso da einen Kanal habe mit meinem Handy. Und Heike sagte gleichzeitig, ach, das war ja süß, weil ich hatte irgendwas über einen kleinen Lost Place gemacht. Und dann habe ich gesagt, pass auf, wir werden das wieder machen, aber nicht mehr so wie früher, irgendwie 2-3 Stück da die Woche, sondern ernsthaft nur noch, wenn sich mal irgendwie ein wirklich toller Cache anbietet. Also es wird sich in anderen Rahmen bewegen als früher. Ja, und nichts mehr, wo man, hat es ja auch gesagt, wenn irgendwer das irgendwie versucht als Rechtsmittel jetzt einzusetzen, dann... Ja, Lost Places gar nicht mit irgendwelchen Gesichtern oder so, um Gottes Willen. Lost Places eher sowieso fast überhaupt gar nicht, es sei denn, es sind wirklich welche, wo es erlaubt ist. Und ich werde tatsächlich jeden, was ich früher eigentlich nicht gemacht habe, was ich auch eigentlich immer noch nicht für notwendig erachten würde, aber ich werde jeden einzelnen Owner dazu befragen, ob er es okay findet, wenn ich seinen Cache da im Film habe. Ja. Damit das gar nicht erst wieder zu irgendwelchen merkwürdigen Auswüchsen kommen kann. Mhm. Und wie gesagt, es wird auch wesentlich weniger werden. Ich mache da jetzt auch keine große Werbung. Den Link kennt eh keiner so richtig und weiß auch nicht, wo die Filme sind. Und das ist auch gut so. Wer den wirklich sehen will, der wird den schon finden. Ja. Und mehr will ich da nicht. Ich will nicht den Podcast praktisch beenden und alle 500, 600 Hörer damit rübernehmen und damit sie dann Filme gucken. Nö, muss gar nicht sein. Ich stelle mir jetzt gerade so vor, so Kinoaufführungen, 500, 600 Podcast-Hörer und Licht wird abgedunkelt. Ja, genau. Ich glaube, vorne und zeigt Nein, also das ist überhaupt nicht das Ziel. Es ist auch nicht das Ziel, da irgendwie in der Community bekannt zu bleiben oder was mir da schon wieder alles möglich so unterstellt wird an manchen Orten. Nein. Lass da reden. Ja, sehe ich auch so. Also dafür bin ich jetzt alt genug, um mich da nicht mehr noch rumzuärgern. Ich meine, jetzt hast du fast dein Cash 10-jähriges. Ja, stimmt. Das ist ja, stimmt. 1,5 Jahre noch, dann ist auch das erreicht. Ja, ich meine, wenn man jetzt mal so zurückblickt, jetzt gibt es Vereine, jetzt steht es irgendwo im Gesetz mit drin. Also es hat sich schon geändert. Ist, die letzten 3 Jahre ist so extrem, ja. TV-Shows mit dem Titel so und so. Ja, und, ja, stimmt. Es wird Zeugs gibt. Stimmt, Vereine ist ja im Moment ganz extrem und wird ja auch im Moment echt gehypt. Also was mich ein bisschen erschreckt ist, was mir tatsächlich fehlt, was wir vielleicht auch nicht genug waren, wäre mal echt ein kritischer Podcast. Sie sind mir, da möchte ich jetzt gar keinen vom Koffer hauen. Also vielleicht sehe ich es auch einfach falsch. Also bitte jetzt nicht denken, ich will hier alles aburteilen. Aber mir fehlt einer, der auch mal sagt, ich finde Vereine doof. Die können mir nicht alle erzählen, dass sie die gut finden. Ich möchte einen Podcast von JR. Ich komme so wenig zum Lesen, aber wenn aber ist immer wieder ein Genuss, aber den will ich hören. Also ein Misch von JR und einem glattgeschmierten würde ich mir wünschen. JR haut mir ein bisschen zu viel drauf. Das ist ein schöner, ich finde es einfach ein schöner Gegenpol. Also genau, aber du kannst ihn nicht alleine nur nehmen. Dann wird es schon wieder zu oft zu kritisch. Weißt du, wie ich das meine? Also ja, wobei ich das vertragen könnte. Also ich fände das. Ja, aber er schießt zum Beispiel, also bei jetzt, wir nehmen als Beispiel diesen Powertrail hier, Ratzetown. Okay, schießt er mir ein bisschen zu weit drüber hinaus. Also, er hat ja vollkommen recht und er macht den ziemlich nieder in seinem Artikel, also in dem Pornotrail oder so ähnlich, wegen dem häufigen Bücken. Das fand ich natürlich schon wieder klasse geschrieben, das ist gar keine Frage. Aber er beurteilt auch unter anderem da drin, dass da die Natur geschädigt wird und alles und ist noch nie da gewesen. Ich war da schon. Man kann diesem Powertrail wirklich viel vorwerfen. Aber dass die Natur geschädigt wird, nicht. Also zumindest als die 140 Dosen da lagen. Die standen nämlich offen hinterm Baum. Also du hast da gar nichts geschädigt. Du hast 3 Schritt von der Straße gemacht, hinterm Baum gegriffen und hattest nicht die gesucht. Dose in der Hand. Genau. Das hat mit Cashen alles nichts zu tun. Aber du bewegtest dich die ganze Zeit fast auf betonierten Wegen. Dicht an der Autobahn, wo sowieso kein Schwanz unterwegs ist. Also, ne? Und da beurteilt er was er in meinen Augen dann zu scharf beurteilt, weil er es einfach vor Ort nicht kennt. Also ich wünsche mir so ein bisschen was zwischen JR, den ich ja echt zu schätzen weiß, überhaupt keine Frage, wir kennen uns ja jetzt auch, wir haben uns ja schon ein paar Mal getroffen, und irgendeinem Glattgeschmiergelten, da nenne ich jetzt keinen. Wäre natürlich ein schöner Podcast zu zweit, dann irgendwie so als Dialog, wo die ja, beide cool. die ganze Zeit zoffen. Cool. Nein, das ist nicht. Nee, gar nicht mal zoffen, aber so echt ja, aber so, JR das und einer, der ganz ruhig oder so ausgeglichen ist. So, aber JR, wenn du ihn jetzt persönlich kennst, ist er ja auch ausgeglichen. Ich glaube, JR ist nicht der Podcaster. Ich glaube, JR, weiß ich nicht, schätze ich jetzt einfach mal so ein. JR muss sitzen. Ich habe ihn noch nicht kennengelernt. Ich glaube, der muss sitzen und sich im Moment Gedanken machen und schreibt dann tolle Texte. Ja, auf jeden Fall macht er sich Gedanken drüber, bevor er losschreibt. Das stimmt. Also das. Ja, ich habe auch immer gesagt, auch wenn manches mir zu weit geht, letztendlich hat er immer recht. Also es ist nichts, was so völlig aus der Luft gegriffen ist. Sehe ich auch so. Er war ja mal in irgendeinem Podcast. Okay. Und zwar das wo denn? Ach. Fettes Weiß rein damit. Tünnis, glaube ich. Tünnis und JR. Wer war denn noch bei? Auf dem Schiff haben sie ihn irgendwie mal zum Podcast genommen. Genau, auf der Nordseetaufe. Mika schreibt es gerade. Und da war JR auch im Podcast. Er hat leider nicht mehr als 3 Sätze gesagt. Na gut. Dann kam Louis Seifer und war in Redelaune. Und da hat er genauso. Das könnte. Achso, Nordseetaufe? Ja, aber auf der Nordseetaufe. Ich glaube, es gab mal so ein Ding. Nach dem Dosenfischer-Konzert in Bremen, oder war das da? Ja, weiß nee, nicht. Das war noch ein anderer. Nee, JR war auf der Nordseetaufe. Da weiß ich, war ich selber bei. Und da haben sie ihn einfach tot geredet. Und Louis redet nun mal genauso gerne wie ich. Und dann kommt noch Dennis dazu. Und ich glaube, JR war noch dabei oder so. TJ. Mhm. Ich weiß gar nicht, wer alles. Auf jeden Fall JR ist jetzt nicht der sich dann wortgewaltig durchsetzt. Ja. Dann ging er so ein bisschen unter, war schade. Aber schrieb später einen schönen Artikel dazu. Mit Sicherheit. Also als Gast würde ich ihn ja auch gerne nehmen, aber er ist ja weit weg. Hm. Naja. Nee, aber das stimmt schon. Sowas in der Richtung, ja, fänd ich nicht schlecht. Ist jetzt aber auch eine rein subjektive Sicht. Also ist jetzt nicht, damit will ich nicht die anderen Podcasts irgendwie schlecht reden. Ey, jetzt macht mir hier keinen Strick von oder so. Aber das fehlt mir manchmal. Ja, aber es sind in letzter Zeit auch noch ein paar neue dazugekommen, also. Ja, ist Hamburg hier den einen, habe ich mitgekriegt. Mhm. Ja gut, da muss ich noch finden. Ich wollte gerade sagen, der ist für mich schwierig. Also nicht, weil er schlecht wäre, sondern einfach, weil er von der Sichtweise her so weit weg von mir ist. Ja, da merkt man einfach extrem, dass er ein halbes Jahr oder so erst dabei ist. Mhm. Das merkt man einfach. Auch wenn ich dem zuhöre, merke ich einfach so bei vielen Sachen, die beurteilt er aus einer Sicht, die deswegen falsch ist, weil er einfach noch nicht alle Tatsachen kennt. Hm. Ne, hat er irgendwie was über Caches beurteilt, wo ich merkte, ja, okay, wenn du 2 Jahre dabei bist, wirst du was ganz anderes dazu sagen. Ja. Und deswegen passt er nicht zu mir. Wo ich überrascht war diese beiden Jungs von Hike and Seek. Das hat mir auf Anhieb recht gut gefallen, weil es ziemlich aufwendig produziert war. Also wirklich, die haben ein Konzept, die beiden. Wollte ich sagen, die haben sich was überlegt, ja, stimmt. Und haben auch allein von der Qualität klang es gut und die haben etwas zu sagen. Gut, machen jetzt nicht wie wir plappern so ein bisschen rum, sondern da ist wirklich ein Konzept hinter und das hat. Ja, stimmt. Die sind ja auch relativ konsequent dabei. Das kann den genau. Wenn wir schon mal dabei sind, können wir ein paar neue mal empfehlen hier. Heike und Sieg, solange gibt es hier auch noch nicht. Die machen sogar einen Manzi-Podcast. Ja, ganz frisch. Und finde ich gut, haben sie auch getrennt. Also jedem wie er will praktisch. Wen haben wir denn noch da so bei? Da muss ich mal überlegen. Ja, im Board gibt im grünen Forum gibt es ja davon Süffel. Alle höre ich ja auch nicht. Aber Heike Sieg stimmt, der hat mir auch immer gut. Team Z höre ich einfach gerne. Erstmal mag ich ihn. Ja. Und zweitens finde ich seine Screencast-Klasse. Gut, die helfen mir jetzt nicht weiter. Aber das finde ich eine tolle Sache für Einsteiger. Weil das Format hat gefehlt. Also ein bisschen was mit Bild zum Nachklicken und man was fürs Auge. Ja. Darf dann nicht so lang werden, weil es dann groß wird, aber die Dinger sind klasse. Ja, absolut, weil das hilft wirklich Einsteigern, weil er hat eine gute Art zu erklären, also das passt schon so. Den Podcast selber darf ich zu Hause mal nicht hören, also wenn Heike dabei ist. Warum das? Nee, die reden hier zu schnell und dennoch so mit so ein bisschen bayerischem Dialekt, das ist für sie ein bisschen anstrengend, das hört sie nicht so gerne. Ach, das ist doch aber bei Martin sehr. Ich höre ihn auch gerne, also ich mag auch das Format, also das hat was. Wie gesagt, auch die Screencast fand ich einfach die Krönung des Ganzen. Ach, es ist ja für jeden was dabei. Also ich hoffe, dass es noch mehr Screencasts irgendwie gibt von anderen irgendwie, die vielleicht auch was anderes irgendwie erklären wollen. Muss jetzt nicht immer direkt so nah am Thema sein, jetzt wie bei Martin. Aber ich befürchte, sobald jemand was rausbringt, kommt dann sofort so ein, hast du doch Idee geklaut und so. Und wenn es Platz gibt für 20 oder 30 Podcasts, dann gibt es auch Platz für mindestens 10 Screencasts oder sag ich mal 5 oder so. Es ist nicht nur für einen und ich glaube, niemand klaut da etwas, wenn er auch etwas mit Bild darstellt. Nee, im Gegenteil. Also ich finde Kopieren auch nichts Schlimmes. Warum denn auch nicht? Also ich könnte jetzt auch anfangen und sagen, kann sich keiner mehr einen Gast einladen, haben wir mit angefangen. Also ist doch Schwachsinn. Also nee, also das sehe ich auch so, auch mit dem Live zum Beispiel. Ja, wollen haben jetzt überlegen, zahlen wir auch ganz viele jetzt live zu machen. Mhm. Ja, warum denn auch nicht? Also ja gut, wenn die jetzt irgendwann kollidieren, alle terminmäßig, ist es doof, aber solange jetzt die Konserve dadurch nicht wegfällt oder so, ist es ja kein Problem. Es wird ist ja nur ein Zusatzangebot, was man jetzt nicht zwingend annehmen muss. Also Screencast fällt mir gerade noch ein, das kam hier super an, oder bin ich der Falsche für gewesen, diese Mystery-Geschichte. Ich hatte mal diesen Fragezeichen-Podcast gemacht über... Den habe ich gesucht und nicht wiedergefunden. Der müsste noch auf der Seite irgendwo sein. Okay. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß, aber der ist bei uns auf der Seite noch verlinkt, muss mal gucken. Und da ging ja um Bilder und wie man in Bildern was versteckt. Aber ich habe da zu wenig Ahnung von. Ich habe das damals ja auch nur mir von der Community zusammentragen lassen. Aber klar, das bietet sich mit Bild natürlich an. Das müsste mal einer als Screencast machen. Ich glaube, da würden sich ganz, ganz, ganz viele freuen. Also oder generell das ganz einfache Listing erstellen. Ja. Ich meine, es ist zwar schon leichter geworden als in der Anfangszeit. Jetzt gibt es ja da die ersten irgendwie Wizards oder Guides oder Tutorials, wie man sie da nennen will, die ja durchführen. Aber mit Bild und Ton gleichzeitig, warum nicht? Jetzt muss ich mir auch noch vom Chat das sagen lassen. Natürlich, Putin Punika, vollkommen richtig. Geisterstunde hieß die Folge. Kennt meine eigene Podcast schon nicht mehr. Okay. Muss ich nochmal was noch suchen, weil ich war hier irgendwo neulich bei Facebook kam die Frage auf irgendwie, ob es da Tipps gibt zum Mystery lösen und da wusste ich, du hast mal was gemacht, aber ich konnte nicht mehr direkt drauf verlinken, weil ich die Folge nicht wiedergefunden habe. Ich hatte auch immer gehofft, dass das irgendeiner so aufnimmt und weitermacht oder so, aber leider bis jetzt habe ich nichts gehört, dass noch was kam. Schade eigentlich. Man wird nicht jünger. Ja, danke, Wüsvi. Recht hat er. Oh, sogar mit Links. Siehst du, kannst du nachher noch ziehen, das Ding. Ach, köstlich. Ja, also, danke nach Berlin. Ja, also wirklich, der Chat ist schon Gold wert. Mika, gut, dass du noch gekommen bist. Siehst du, sonst hätten wir wieder ewig gesucht. Der ist auch schon ewig dabei, der Mika. Der hat auch so sein ganz eigenes Format da. Das finde ich immer wieder witzig. Kurz und knapp. Ja, das muss ja mit seinem Quota immer arbeiten. Ja, das ist irgendwie, er hat einfach Charakter. Ich mag einfach immer, wenn so ein Podcast oder was auch immer. Das passt oder genau bei mir für den Heimweg im Auto, das ist super. Ja, genau. So, das ist schon, also hat schon jeder so seine Berechtigung. Hat ja auch jeder seine Hörer, sonst wäre es ja nicht so. Ja, klar. Ich versuche halt wirklich alles mal mitzunehmen und wenigstens, wenn jetzt ein Format nichts für mich ist, wenigstens nach einer Zeit mal reinzuhören. Ja, jetzt, ne? Ob's bei Cash-Podcasts oder bei anderen habe ich festgestellt, ich habe irgendwelche weggelegt, weil mir die Qualität nicht gefallen hat. Ja. Und wenn du dann nach einer gewissen Zeit mal reinhörst, denkst du, okay, ich habe mitgekriegt, die haben ordentlich aufgerüstet, das klingt jetzt richtig gut, dann geben wir den Jungs auch mal eine Chance. Also, ja, richtig, stimmt. Das sind ja nicht nur die Cash-Podcasts, also das ist ja noch eine komplette Liste. Also im Feedreader habe ich jetzt mal geguckt, sind 120 Feeds drin. Da kommt halt einiges zusammen. Also. Cool, ja, wir haben Mika zu sehr gelobt, da kommt er schon wieder mit seinen Open-Caching-Events. Mika, nee. Ich finde Open Caching scheiße, das bleibt doch so. Ich mag dich, aber hör mir auf mit Open Caching. Es war für mich eine Option, durchaus mal so ein paar OC-Caches zu machen, als ich wirklich fast Braunschweig leer hatte. Mhm. Aber da seit bei dem ja runtergegangen ist bei mir beim Cachen und gleichzeitig neue Caches aufgeploppt sind, habe ich nicht mehr den Bedarf. Also ich nehme das ganz gern, wenn ich Zeit habe, aber es einfach nichts mehr gibt. Da gehe ich da ganz gern rüber, aber die erste Anlaufstelle ist erstmal GC, weil es bequemer ist und da so der Workflow so eingefahren ist einfach. Ja, also klar. Ich habe bei Open Caching mal eine Zeit lang auch, die OC-Onlys waren hier im Hamburger Bereich ernsthaft alle unter aller Kanone und die anderen musste man immer mit diesem komischen Tool pflegen, das dann irgendwann nicht mehr funktionierte und Events will ich auch im Moment nicht mehr besuchen. Ich habe ja jetzt über den Winter mal 2-3 auch außerhalb besucht. Mhm. Das fand ich auch mal ganz spannend. Aber gerade so auch das Letzte hat sich für mich so ein bisschen gezeigt, dass die Events auch geändert haben. Man kommt da nicht mehr hin und ist in der Gruppe und sofort aufgenommen, sondern die sind alle so groß, dass sich da ganz natürlich auch schon so Grüppchen bilden. Und wenn du dich da irgendwie vorstellst, wirst du nicht mehr wie früher mal eben aufgenommen, sondern wirst schon merkwürdig angeguckt. Also weiß ich nicht, finde ich nicht mehr so, hat für mich nicht mehr den Flair von früher. Und das heißt nicht, was früher besser war, sondern einfach nur anders. Mhm. Vielleicht habe ich mich auch einfach geändert, wie Gerald schon sagt, man wird älter. Ja, jetzt haben wir schon wieder fast 2 Stunden verquackt. Gott. Oh, ich muss morgen relativ spät raus. Du ein bisschen früher vielleicht. Also ja, ich muss morgen früh raus. Doch, wir wollen ja zum Wandern und wenn wir nicht früh losfahren, dann kommen wir ja nicht. Es wird ja noch früh dunkel. Ja. Nee, gut. Haben wir denn noch was du noch? Ich habe nichts Konkretes. Ich hatte auch eigentlich nicht viel mitgebracht. Also einfach ein bisschen rumquasseln. Ja, das ist doch richtig so. Damit müssen die alle leben. Wenn nicht, machen sie aus. Das ist nur ein Angebot, was wir bereitstellen. Genau, nicht vergessen, heute Abend ist Tauziehen. Ja, Mika, das ist auch so ein Hobby, das mir in 9 Jahren nicht näher gekommen ist. Das war irgendwas im Forum oder so. Ja, ja, ich hab's. Da bin ich sogar im Forum aktiv, aber auch nur in meinen Bereichen. Das davon, ich lese das immer so, ja, ist nicht, weiß nicht, wieso man das. Nee. Muss ich nicht haben. Muss man ja sagen, muss auch nicht sein, glaube ich auch. Ja, okay, dann lass es uns ausklingen. Jawohl. Wollen wir nicht in der Länge ziehen, unnötig, das macht ja auch, bringt ja auch nichts. Nee. Dann nochmal kurz einen Dank an den Chat. Ich muss vielleicht gleich nochmal rückwärts durchlesen da, also ein paar Links habe ich verpasst. Ja, das bleibt ja in dem Sinne stehen, das ist ja nicht das Problem. Obwohl, da kommt ja vom Interceptor wohl dann auch noch eine Zusammenfassung. Also nicht, ja, der schickt mir die ganzen die Shownotes sozusagen, genau. Service. Kann man den flattern? Wenn ja, dann schreib mal was rein. Das weiß ich gar nicht. Also lieber Interceptor, wenn du irgendwie flatterbar bist, dann schreib mir das mit in die Shownotes, dann übernehme ich das. Kann ich aber nicht sagen. Nee, Chat bedanken wir uns wie immer, gar keine Frage. Bei dir bedanke ich mich auch herzlich für die letzte Sprechstunde, die es dann gab. Ja, und dann hören wir uns ja, also wir hören uns ja nächste Woche dann schon wieder alle, ne? Hoffe ich ja. Ist das nächste Woche? Ja, ich glaube nächste Woche. Dein Terminkalender ist. Ich veröffentliche es ja auf jeden Fall. Man sieht es ja auf dem Blog und den Google-Kalender gibt es ja auch noch und Google Plus gibt es auch noch. Übernächste, also 13.3. Ha. 13. Genau, wir hatten es auf Mittwoch. Kollidiert mit Dosenfischen übrigens. Falls sie live senden, gibt es Konkurrenzkampf. Ja, das ist mir ziemlich Wurst, ehrlich gesagt. Ich glaube, das Format ist so viel anders als unser. Da passt das dann schon. Da wird jeder so seinen Geschmack haben. Und wie gesagt, so viel Live haben wir ja nicht mehr dadurch, dass wir ja nicht mehr so sehr in den Kanälen zu hören sind. Von daher passt das alles schon. Ja. Ja, okidoki. Dann dir vielen Dank nochmal. Oh, bitte, bitte. Und dann klicke ich dich jetzt mal weg. Mach's gut. Okay, bye bye. Jo, ciao. Ja, dann habe ich jetzt auch nichts mehr einzeln zu sagen. Dann spiele ich jetzt mal den Abspann. Ich danke euch. Wow. Ja, das war sie. Die letzte Sprechstunde. Ich gestehe ja ein, jetzt stellt sich so ein Hauch Wehmut ein. Das heißt aber nicht, dass ich deswegen anfangen werde, wieder das weiterzumachen. Aber trotzdem, komisches Gefühl jetzt so. Wenn man weiß, okay, war jetzt das letzte Mal, der Chat wird auch gerade kleiner. Das ist ja fast mehr im Chat als live hören. Auch eine interessante Erfahrung, also umso weniger man in den sozialen Netzwerken ist, umso weniger Hörer hat man auch tatsächlich. Also finde ich jetzt weder schlimm noch gut, ist einfach nur so eine Feststellung. Trotzdem ist der Chat schon grandios. Schlicht und ergreifend finde ich den Chat genial. Na gut. Oh, hat wieder einer noch bei Google Plus was kommentiert, was ich geschrieben habe. Na gut, wir machen hier auch Schluss. Ich danke euch fürs Zuhören.